Herzlich willkommen zum ersten neuen 2015er PlayStation Gentleman Cast 000. Das Powered by Nachgedacht schenke ich mir mal. Ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Jan. Ich bin im PlayStation Network auch bekannt als 81. Und ja, wir haben uns heute mal anlässlich der jetzt einen Tag zurückliegenden E3 2015 in, wo war das, Las Vegas? Liebe Kollegen, ja, ne? In Las Vegas. In L.A., Las Vegas. L.A., genau. Ja, ist ja fast. Fast, Hauptsache Italien, ne? Oder wie war das? inspirieren lassen und haben uns gedacht, Mensch, das ist doch genau das Richtige, um einen Podcast mal endlich wieder aufzunehmen. Und an dieser Stelle, bevor wir uns in die Themen schmeißen, die die Kollegen heute hier für euch vorbereitet haben, würde ich einfach mal sagen, wir stellen uns der Reihe nach vor. Und vielleicht Sören, magst du anfangen? Die Na Leute, die ich noch nicht kenne. klar, mache ich. Also für die, die mich Und noch nicht kennen, hör mal zu, du gibst das Stöckchen dann einfach weiter. ich schmeiß das Stöckchen dann weiter in der Runde, genau. Ja, also ich bin Sören, die mich noch nicht kennen, mache mit Jan zwischendurch den Nachgedacht-Podcast. Im PlayStation Gentleman Club renne ich mit dem Namen Terael durch die Gegend. Und ja, freue mich auf diese lustige Runde. Leute, die jetzt hier heute sind, die kenne ich ja zum Glück alle schon aus der einen oder anderen Zockrunde. Und ja, jetzt schmeiße ich mal einfach das Stöckchen in weiter Richtung Mick. Ja, ich bin der Mick. Die PGZler kennen mich ja alle unter Mick. Und es ist relativ einfach bei mir. Ja, ist meine Podcast-Premiere, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ja im PGC eigentlich nur mit meinen Schreibkünsten bekannt geworden und meinem Trash-Talken bei diversen Voice-Chats. Mal gucken, was ich hier so beitragen kann. Das Konzept ist wirklich ein ganz neues. Also es ist nicht mehr so wie beim Hubs früher, sondern wirklich was komplett Neues mit einer ganzen Prise Humor wahrscheinlich auch dabei, wenn ich so die Konstellation sehe. Ich grüße an Woody und Martin, die dann auch demnächst nochmal zu uns stoßen werden. Und dann wird das hoffentlich was ganz, ganz lustig hier, was wir so veranstalten werden. Und dann kann sich der Herr Butler mal vorstellen. Ja, genau. Herr Butler ist ganz gut, ja. Ich bin der Andreas, im PGC auch als Butler bekannt. Und ja, auch für mich ist ein Podcast, an dem ich selber mitwirke, für mich eine Premiere. Ich habe zwar schon im Vorfeld bei einem anderen Community mal mit einem Kollegen darüber nachgedacht, so etwas zu machen und ihn dabei zu unterstützen. Das ist allerdings nie über ein gewisses gedankliches Experiment hinausgegangen. Und ja, ich bin mal ganz gespannt, was denn heute alles passiert, wie wir mit der Materie umgehen. Und ja, mehr gibt es, glaube ich, da auch nicht im Augenblick zu sagen. Ja, wunderbar, dann bedanke ich mich erstmal. Ich hatte am Anfang gesagt, ich bin der Jan. Ich mache hobbymäßig nicht allzu oft Podcasts, aber ich finde das ein super, super cooles Programmformat. Auf jeden Fall, ich höre sehr gerne Podcasts, höre gerne Hörspiele, höre gerne gut gemachte Podcasts auch aus anderen Themenbereichen, Tech-Podcasts, Hörspiel-Podcasts, keine Ahnung, irgendwie höre auch gerne Hörspiele als Podcast, wenn die Sachen gut gemacht sind. Bin ich da absolut ein Freund von und freue mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, hier mitzuwirken. Ich habe, glaube ich, das große Glück, heute derjenige zu sein, so schätze ich das mal ein, der sich mit dem Thema E3 2015, was ja heute, sag ich mal, so unser Aufhängethema ist, am wenigsten beschäftigt hat. So, das glaube ich mal ganz gewaltig. Ich habe in den letzten Tagen relativ viel gearbeitet, hatte gestern einen ziemlich stressigen Tag davor, irgendwie Frühdienste und irgendwie das Einzige, was ich von der E3 mitgekriegt habe, waren halt so ein paar Videos, die ich morgens vom Frühdienst geguckt habe, von dem einen oder anderen Spiel, was mich auf jeden Fall interessiert hat. Ich habe so ein paar Eindrücke und da bin ich ganz froh, dass wir heute oder dass ich heute mit den drei anderen Mitstreitern hier, die heute hier teilnehmen, welche dabei habt, die einfach noch ein bisschen tiefer in der Materie drin sind, die mir vielleicht auch mal erklären können, so am Beispiel, warum sollte man sich Fallout 4 zulegen, was ist daran so toll, was, ich glaube, hier gibt es den einen oder anderen, der so seine Favoriten nennen kann von den Vorstellungen, ne, was da auf der E3 gelaufen ist. Ich glaube, unsere Themenliste, die ist so breit gefächert, wir haben ja nicht nur, obwohl wir aus dem PlayStation Gentleman Club kommen, jetzt alle Teilnehmer, wir haben nicht nur PlayStation, also Sony im Programm, wir reden, glaube ich, auch ein bisschen über Microsoft. Jo. Irgendjemand hat hier auf jeden Fall in den Shownotes Microsoft mit aufgeführt. Es wird auch um Nintendo gehen, ein bisschen weiter hinten. Stichwort Star Fox zum Beispiel. Star Fox kenne ich noch von Super Nintendo-Zeiten. da saß ich als Kind vor, nur mal so, also so lange ist das dann auch schon her. Ja, und ich glaube, wie ist der, ich weiß nicht, der Mix, sind das deine Shownotes? Hast du damit angefangen, Sören, du? Das haben der Sören und ich zusammen gemacht. Ja, genau. Ja. Also, hier steht eine kleine Erläuterung, warum und weshalb, ne? Das ist auf euren Mist gewachsen. Mögt ihr das vielleicht nochmal vorstellen, einfach, weil das ist ja so, ich finde diese Überlegung, die ihr da hattet, gut, die ihr da zugeschrieben habt. Einfach, ich glaube, Mick, du hast es eben schon mal kurz gesagt, aber führ es doch nochmal kurz aus. Genau, ich denke, für die Erläuterung, da sollte Mick ruhig nochmal was sagen. Finde ich auch, Freiwillige vor. ja, es ist ja, die Erläuterung dreht sich ja eigentlich größtenteils um dieses Projekt. Wir hatten, ich glaube, vor, Sören, kannst mich gerne verbessern, vor so 2-3 Monaten hatten wir diese Idee, dass wir das mal vielleicht wieder aufleben lassen, was der Hubs damals begonnen hat mit dem PlayStation Gentleman Cast. Wir haben das Kind jetzt ein bisschen umgenannt, damit wir uns rein vom Verständnis her ein bisschen abgrenzen, weil der Hubs hat das super gemacht. War übrigens im Februar, ne? Ich habe gerade mal Februar geguckt. Ja, sensationell, ja. Sind ja fast 2 Monate. Die Zeit fast. Ja, Zeitgefühl ist halt so ein Problem bei Männern, ne? Und wir hatten uns das dann halt gedacht, das wieder neu anzufangen und haben das dann auch ein bisschen heiß diskutiert in unserem berühmten Moderatoren-Hangout. Wie wir was wo machen können, haben uns dann Ideen eingeholt, haben überlegt, okay, was könnten wir machen, wie machen wir es, machen wir es zu zweit, machen wir es zu viert, machen wir immer die gleiche Besetzung, was relativ schwierig ist. Ja, und dann haben wir uns erstmal dazu entschieden, dass wir irgendwann mal anfangen, und dieses irgendwann war dann heute. Und wir werden es wahrscheinlich so machen, dass wir noch keinen Tonus haben. Wir hatten überlegt, dass wir wahrscheinlich was monatlich machen, vielleicht auch mal öfter, Special Events, whatever. Wir müssen erstmal schauen, wie es anläuft. Wollen immer wieder Gäste dabei haben. Heute ist quasi unser Gastgeber, unser Gast. Also der Jan ist quasi unser Gastgeber und gleichzeitig unser Stargast heute. Wir werden sicherlich auch mal probieren, ein, zwei andere Leute dazu zu holen. Wir kennen da ja so 2-3 Menschen. Und wir sprechen eigentlich hauptsächlich über das ganze Gaming-Dödelé, was wir so bei uns im PGC haben. Wir sprechen ein bisschen über Hardware, wenn wir irgendwas ganz Besonderes finden. Ab und zu auf was Nerdiges, was man so ganz Skurriles hat, was man unbedingt nochmal einem mitteilen möchte. Und das wird wirklich eine ganze Portion Trash-Talk und sehr viel Lacherei geben, also beim Autofahren bitte Vorsicht, nicht, dass ihr irgendwo gegen donnert, nur weil ihr einen Lachkrampf kriegt oder so. Wir übernehmen keine Haftung, also das wisst ihr jetzt schon. Das ist so das Grundgerüst. Ihr werdet wahrscheinlich im nächsten Podcast dann noch mehr hören, wie genau das jetzt abläuft, weil dann auch alle am Start sind, hoffentlich. Und ja, dann schauen wir mal, wie wir jetzt die E3 verbacken kriegen. Ja, ganz kurz noch mal eben zum Organisatorischen her, würde ich gerne noch mal eben sagen, dass wir mit der Software, oder zum nicht Organisatorischen, sondern zum Technischen, dass wir mit der Software Mumble gerade hier diesen Chat, diesen Podcast machen und auch aufnehmen. Das heißt, wir haben, oder Sören und ich haben früher die Skype-Technik benutzt, haben dann externe Software dazu benutzt, und das war leider irgendwie die letzten Male sowas von störanfällig und sowas von unbefriedigend halt, ne? Irgendwie beim letzten Mal ist uns dann die Software abgekackt und wir haben irgendwie die Krise gekriegt, und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und jetzt benutzen wir halt Mumble, und eben gerade hatten wir schon ein paar Probleme, also jetzt aber nimmt das seit 10 Minuten ohne Probleme auf. Für den Hörer, der nachher die zusammengeschnittene, fertige Podcast-Version hört, bitte ich es zu verzeihen, wenn mal zwischendurch so ein kleiner Ruckler drin ist, dann habe ich die Aufnahme gestoppt und wieder angefangen und das ist dann so. Wir versuchen uns da stetig zu verbessern. Ich gebe den Jungs auch ein paar Tipps mit, wenn ich was Neues weiß, und ich hoffe, dass Mumble stabil läuft, und das mal eben nur dazu. Ja, ansonsten würde ich sagen, starten wir. Großer Aufhänger war die E3, ne? Und eine der ersten großen Pressekonferenzen zur E3 war eigentlich Sony, ne? Also im Vorfeld nochmal eben ganz war vielleicht auch nicht. Ja, nee, fast. Nicht also wirklich. Angefangen hat es mit Bethesda, ne? Ah ja, genau. Okay. Genau, wir haben nur Sony ganz nach oben gepackt, weil Sony für uns ja eigentlich, ich sag mal, ja. Wir sind der PlayStation Gentleman Club, und da ist Sony natürlich erstmal das Wichtigste, was da irgendwo uns über den Weg gelaufen ist. Sehr gut, sehr gut. Nun ist es so, die E3 war ja in den letzten Jahren eigentlich immer so ein Sprungbrett für plötzliche Knallerproduktionen. Ich erinnere da an Watch Dogs vor einigen Jahren, ne, wo man so ein Hammer-Gameplay-Video plötzlich sah, wo man dachte, ey, Alter, was ist das denn? Next-Gen-Power, ne? Dann kam irgendwie vor 2 Jahren The Division, das erste Material, letztes Jahr noch geileres Material. Und wir wissen alle, was aus diesen Titeln im Endeffekt geworden ist, beziehungsweise was es dann für News gab. Vielleicht gehen wir da ab und zu auch nochmal drauf ein. Ich persönlich bin dieses Jahr an die E3 mit ein bisschen anderen Gefühlen rangegangen, sag ich mal so. Ich bin ein bisschen lockerer rangegangen, so, ne? Wie ist es euch gegangen? Ich auch. Wobei Sony hat das dieses Jahr ganz geschickt gemacht. Sony hat im Vorfeld gesagt, hör zu, also dieses Jahr E3, wir haben nichts groß Spektakuläres für euch. Und das, was sie dann da als Line-Up dann doch hatten, war dann doch ziemlich gut, fand ich. Ja. Und vor allen Dingen mit ein paar heftigen Überraschungen. Ja. Ja, das Lustige an der diesjährigen E3 war bei mir so, ich wusste gar nicht, ja, was wollen die jetzt überhaupt zeigen? Es ist dieses Jahr nicht mehr wirklich knallermäßig was angekündigt. Man denkt sich so, naja, das meiste haben sie ja schon angekündigt. Klar, man hat so seine 2, 3, 4 Rapware-Titel, wo man sagt, naja, vielleicht dieses Jahr. Da kommen wir später auch noch zu. Aber so viel erwartet habe ich eigentlich nicht. Höchstens 1, 2 Preisreduzierungen oder eine neue Software oder so, aber das, was da kam, habe ich teilweise nicht so erwartet. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Dann würde ich sagen, steigen wir doch mal richtig voll ein. Dann fangen wir einfach mit Sony an, oder? Ne? So? Na klar. Ja. Sören, leg los. Leg los, ja. Als erstes, für viele überraschend, war, glaube ich, die Vorstellung oder spielbares Material, wollte ich gerade sagen, Gameplay-Material von The Last Guardian, oder? Ja, vor allen Dingen, dass es überhaupt wieder aufgetaucht ist. Das genau. Ist ja eigentlich schon abgeschrieben worden, Entwicklung war gestoppt und jetzt kommen sie auf einmal damit wieder um die Ecke und präsentieren sogar einen Erscheinungstermin, der nicht in der fernen Zukunft liegt, sondern nächstes Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Genau, ich habe erst gedacht, da steht 2060 und nicht 2016. Also ich war ein bisschen irritiert, weil es auch so früh war. Ich war noch gar nicht im Modus, wie ihr gesehen habt, habe ich ja getickert da an dem Tag und war noch gar nicht richtig wach, und dann hauen die mir direkt Last Guardian um die Ohren. Da ist mir schon ein bisschen anders geworden, und das war schon Knaller, und es sah erwartungsgemäß geil aus. Wie sie spielen, das weiß wohl wieder keiner. Ja, aber wobei, du wirklich, das sah geil aus? Also ich fand, der Unterschied zur PS3-Version und jetzt der PS4, das ist... Also ich fand es jetzt nicht Next-Gen-mäßig. Nein, das nicht, aber es ist halt wieder dieses typische, so Shadow of the Colossus, Ico. Du hast halt direkt gesehen, wo es herkommt, du hast direkt gesehen, was es ist. Also ich habe das erste Bild, habe ich gesehen, habe gedacht so, ach du Fuck, das ist Last Guardian. Und dann, ja, das meinte ich halt, diesen okay. Dass es nicht sensationell aussieht, das wissen wir alle, aber dieser Stil ist halt unfassbar. Ich hatte das Spiel persönlich überhaupt nicht auf dem Zettel. Ich hab gedacht so, hallo, was ist da denn los? Ja, also ich weiß auch noch nicht, ob ich mich damit wirklich anfreunden kann. Also ich glaube, für mich wird es nicht unbedingt, naja, gut, mal abwarten. Vielleicht, wenn man mehr weiß oder mehr sieht. Aber das, was ich bisher gesehen habe, war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das haut mich jetzt irgendwie um. Ja, es ist ein Spiel, das sehr, sehr viele Emotionen ja, bewirkt bei verschiedenen Leuten, also gerade aufgrund der Nähe zu Ico und zu Shadow of the Colossus. Aber ich muss sagen, während ich in der Vergangenheit, also ich habe weder Ico noch Shadow of the Colossus gespielt. Das gab es ja, glaube ich, bei PlayStation Plus irgendwann mal im Angebot, war mit dabei. Ich habe mir das sofort runtergeladen, wollte es immer spielen, aber ja, irgendwie bin ich dann nie wirklich dazu gekommen. Ich wollte mir immer den ruhigen Moment aussuchen, wo ich dann auch wirklich Zeit habe, und der ist zu meiner Schande, muss ich... Jetzt ist er gerade schlecht zu hören, der junge Mann. Hallo? Total begeistert ist. Und ja, also von der Art her, Testberichte hatte ich immer gesehen zu Shadow of the Colossus, als es seinerzeit auf der PS2 rauskam, habe ich mir die GamePro-DVDs intensiv angeguckt. Also ich kenne etwas Hintergrundmaterial und war deswegen auch bei The Last Guardian total gespannt. Aber ich weiß nicht, ob ich außer einem passiven Interesse mehr entwickeln werde dafür. Für mich persönlich habe ich gedacht, so, okay, ist das Jump'n'Run? Ist das irgendwie, was ist das für ein, was ist das? Ist das so Little Big Planet auf asiatisch getuned? Ja, das ist ja so in etwa. Es ist halt, wenn es wie Ico ist, so wie es ein bisschen aussieht von der Idee her, dann ist es eigentlich ein Plattformer, ja. Ganz, ganz klassischer Plattformer mit einem, so wie ich es jetzt rausgehört habe, soll das Viech, nennen wir es das Viech, soll das wohl einen eigenen Willen haben und wirklich wohl sich auch wie ein wildes Tier teilweise benehmen. Also du kannst es wohl nicht komplett steuern und ist ein bisschen vergleichbar mit dieser komischen Tante, die ganze Zeit an der Hand halten musst in Dings. Müssen wir mal schauen, wie das da so wird, aber es ist halt, es ist halt wieder dieses Stimmungsding. Also Ico, Shadow of the Colossus leben nicht vom Spiel an sich, sondern von der Stimmung, die das Spiel verbreitet. Man spielt das Spiel und okay. So ein bisschen wie hieß denn mal dieser klasse Titel, der PSN-mäßig unterwegs war? Ach, Nicht Flower, sondern der Nachfolger. Flower ist auch gut. Journey, genau. Ein bisschen so, ne? Ja, genau. Sowas. Also es ist eher Kunst als Spiel. Ja. Kann auch cool sein. Also Journey hat mir persönlich sehr gut gefallen. Also ich würde sagen, dieses Last Guardian erinnert mich so ein bisschen an ein Action-Adventure, was aber sehr, sehr langsam ist. Wo man eben ganz viel ist Zeit aber ja kein Action. Nehmen kann. Dann ist es aber ja kein Action-Adventure. Ich ja, habe erst gedacht, das ist so die unendliche Geschichte. Da kommt jetzt Fuchua irgendwie durch, ne? Aber ja, war nicht. Es ist vielleicht ein DLC dann. Das musst du. Ach so. Genau. Kriegst du nur mit Season Pass. Ach so. Und als Vorbestellerbonus. Alter. Exklusiver Zugang, ja. Genau. Wenn die Limited raus, kriegst du goldene Flügel. Ja, genau. Rosa Flügel und hinten kommt Regenbogen raus. Das ist eine Kölner Edition. Das hast du gesagt. Ich darf das. Das ist Last Guardian. Ich glaube, dazu ist alles gesagt erstmal. Ja, wird jetzt mal zum nächsten Spiel springen. Jo. Horizon Zero Dawn. Ein Spiel, was so ein bisschen Steampunk-Indianer gegen Dinos irgendwie, gegen Robo-Dinos irgendwie sowas ist. Ich habe den Trailer mir angeguckt. Ich fand, es sah ziemlich cool aus. Ja. Was meint ihr? Ja, es war bei mir ganz lustig. Ich kann ja noch die Eindrücke schildern, wie ich sie live hatte. Ich gucke gerade, wo ich es stehen habe. Du hast, glaube ich, auch als einziger von uns die PK live geguckt, oder? Hat irgendjemand noch die live geguckt? Der Sascha, der Kalle, der hat sie live gesehen. Aber Andreas, du auch nicht, ne? Nee, ich muss irgendwie morgens früh raus, also das kann ich mir nicht leisten. Ja, kannst du noch ein bisschen noch früher raus. Genau, so habe ich es gemacht. Ich bin einfach wach geblieben dann. Ja. Aber mein erster Eindruck, als ich das gesehen habe, war sofort irgendwie diese Ygritte von Game of Thrones trifft irgendwelche Robodinos. Ja, das war auch so der erste Tour. Also es fing halt schon, diese Einleitung zu dem Spiel war total, ich wusste nicht genau, okay, wo wollen sie mich jetzt hinbringen? Es sah halt zuallererst aus wie Killzone, weil es ja die gleiche Engine hat auch. Wir kämpfen leider wieder mit Verbindungsproblemen, aber das war ja angesagt. Okay, weiter geht's. Ja, Horizon. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir eben waren. Also du hast gesagt, es sieht aus wie Killzone. Es sieht aus wie Killzone, genau. Mhm. Ich war halt beim Einstieg in das Spiel, wo sie es so vorgestellt haben und so langsam reingefahren sind in die Spielwelt quasi. Da war ich erst irritiert. Wir fingen halt an in dieser modernen Welt, dann ist diese moderne Welt ins Last of Us verwandelt worden. Aus diesem Last of Us waren wir auf einmal bei Indianern in Höhlen. Dann gehst du in die offene Welt und denkst du so, okay, das wird ein Indianer Last of Us. Das sieht ganz cool aus. Und dann hat die da so geile Waffen. Ich so, cool, jetzt geht die bestimmt lang. Und dann kommt dieser scheiß Mechdino. Und da war ich platt. Da wusste ich nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur noch durchgedreht hier zu Hause. weil Mechdinos mit Indianern, wie habe ich es geschrieben? Monster Hunter mit Indianern in Zukunft mit fetten Waffen und fucking Mechdinos. Ja, gleicher Euphemismus. Ja, muss ich kaufen, will ich haben, fertig. Sah nicht schlecht aus, muss ich ganz ehrlich. Ich fand es total kreativ. Also das, was ich gesehen habe, ich habe gedacht, wie kommt man auf so eine Idee, da irgendwie so einen Indianer rumhüpfen zu lassen und dann laufen da Mechdinos rum? Und was, also ist ja auch egal, dann sind das halt irgendwie. Die haben sich wahrscheinlich auf einen Zettel geschrieben, okay, was hatten wir noch gar nicht? Assassin's Creed mit Cyborgs. Exakt, und dann haben sie einfach das gemacht. Also ich meine, das mit dem Indianertypen, das hat man ja vorher schon mal gesehen, dass da irgendwie, wenn die Zivilisation den Bach runtergeht, dann fangen sie wieder bei Null an. Aber das, was ich mich frage, wie die auf die Idee kommen, irgendwelche Mechdinos zu machen und vor allen Dingen, warum sich die Roboter, die es wohl in der Welt gab, oder warum die jetzt alle in Form von Dinos auftauchen. Und vor allen Dingen, was hat sie da gejagt? Also so richtig futtern kann sie die ja nicht, aber die sammelt wohl die Energiepacks, hat aber selber keine Energiewaffen, die sie benutzt oder so, ne? Ja, exakt. Das ist wirklich, also du hast super viele Fragezeichen, aber irgendwie, das macht mich halt so dermaßen schon wieder kirre, dass ich will das wissen. Mich interessiert das, warum das so ist und vom Stil her ist es ja natürlich jetzt schon überragend, weil ich auch diese Lichtthematik von Killzone auch sehr mochte. Ich bin da gespannt, wenn da storytechnisch echt was geht, dann wird das ein knaller Ding. Hoffentlich. Ja. Naja, auch die Technik sah ja nicht schlecht aus, wie sie sich da unter den Blumen versteckt hat, wie sie sich da so bewegt haben und so. Mhm. Also das sah echt sehr nett aus und die Kämpfe wirkten recht dynamisch, die sie da gemacht hat. Man muss natürlich nachher sehen, wie das im fertigen Spiel ist. Aber das, was man da jetzt in diesem Vorspielvideo gesehen hat, das macht Appetit. Weiß man, wann das Spiel erscheinen soll? Ist noch nicht bekannt, ne? Nee, ich glaube nicht. Also die Videos, die ich gesehen habe, da hoffe ich dann, oder dass die Videos, ich muss ja nicht so tun, als ob, also das Video, was wir gesehen haben, lässt zumindest hoffen, dass nicht noch weiter an der Grafik geschraubt wird. Das heißt, dass wir da jetzt ein Downgrade erleben im Endeffekt. Das erlebst du aber ja bei jedem Spiel. Ich sage, die kochen ja auch alle nur mit Wasser. Ja, also das Downgrade-Ding, das interessiert vielleicht höchstens die PC-Spieler, aber mich interessiert das ehrlich gesagt nicht. Naja, aber Guerrilla Games ist ja auch ein bisschen dafür bekannt, wenn man sich so die ersten Killzone-Filmchen angeguckt hat und das, was man nachher bekommen hat, sah zwar immer noch genial aus, aber... Ja gut, sie haben es ja damals erfunden mit Killzone 2, ne? Also wenn das Spiel stimmt, dann ist mir das egal, wenn das ein Ticken schlechter aussieht, bin ich ganz ehrlich, also... Ja, okay. Muss man mal schauen, wie es wird. Wir sind angefixt. Wir freuen uns auf Horizon Zero Dawn, auf jeden Fall. Sören hat dann den nächsten Knaller am Start. Ein Spiel, auf das ich mich persönlich auch total freue, weil ich ein absoluter Fan der Serie bin. Erhelle uns. Hitman kommt zurück. Ja. Nummer 47 ist wieder im Einsatz. Ich habe den Trailer gesehen. Und muss dazu sagen, ich fand die Spiele immer ziemlich cool, aber ich habe nie die Muse gehabt, die auch wirklich immer so weit durchzuspielen. Leider hätte ich vielleicht mal machen sollen oder sollte ich vielleicht noch machen. Ich habe sie noch bei mir hier in meiner Steam-Datenbank. Ja, ich habe noch einen PC, Asche auf mein Haupt. Ja. Kommt nicht exklusiv für die PS4, sondern wird auch für die Xbox One und den PC erscheinen. Aber PS4-Besitzer werden 6 exklusive Missionen haben und die Beta kommt auch exklusiv auf die PS4. Mhm. Hitman erscheint dazu am 8. Dezember in diesem Jahr. Zunächst nur digital, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Exakt, es soll keine Retails geben, erstmal. Okay. Das soll so ein Episodenformat sein, ne? Ja, 40 genau. Euro kostet, glaube ich, die erste Episode, so wie ich das jetzt gelesen habe. Wenn die Episode länger als 3 Stunden dauert, dann ist das Ding auch gekauft, denke ich. Muss man mal schauen, wie es läuft. Aber ich find die Idee ganz gut, mal zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal den Weg. So, Square Enix war ja mit den letzten Verkäufen nicht so begeistert, obwohl das Ding sich aus meiner Sicht top verkauft hat für Hitman. Ich habe es ja auch gekauft. Und wie ist das letzte noch? Ach Gott, wie Contracts, das ist. Ne? Oder so? Nee. Hitman. Der haut ja wieder so Fragen raus. Ey. Ja, weiß ich nicht, aber das mit dem roten Cover, jetzt wissen wir alle. Ja, das war schon. Das nach Blood Money. Ja. Blood Money war aber auch großartig, auch wenn schon bald 10 Jahre auf dem Buckel hat, so ungefähr. Absolution. Ja, richtig, richtig, richtig. Siehst du, ich musste lange genug überlegen, dann sind meine Grauen zählen oder was. Hitman, ja, ich find's cool. Also ich finde diese Art der Spiele einfach ganz cool. Und ich finde das eigentlich auch ziemlich cool. Aber wie gesagt, ich habe mich da bisher nie so oder länger jetzt nicht so mit auseinandersetzt irgendwie. Das ist, aber ich glaube, das könnte gut werden. Aber das war ein reiner Render-Trailer ohne Spielszenen. Genau. Ne? Leider ja. Ja. Wieso häufig? Wie, ich finde dieses Jahr ein bisschen. Findest du, dass es mittlerweile häufig ist? Also ich habe das Gefühl, es ist weniger reine Render-Trailer und mehr, dass man jetzt auch wirklich mal Spiel sieht. Ja, genau, wir greifen dem Ganzen mal vor. Also wir haben von The Division, glaube ich, relativ nahe, also wir haben da schon eine gescriptete Szene gesehen bei The Division im Trailer, aber das war sehr nah an der Gameplay-Grafik dran, fand ich. Also das war nicht mehr so hochgerendert oder so ähnlich, ne? Ich glaube, Destiny auch, ne? Also Teil ja, das Ding ist ja auch einfach, dass viele Spiele, finde ich zumindest, auf den Current-Gen-Konsolen teilweise schon aussehen, als wenn es gerendert ist. Du kannst es teilweise gar nicht mehr auseinanderhalten, finde ich. Also sind einige Spiele, je nachdem, was du für einen Anbieter hast, sage ich jetzt mal so, klassisches Beispiel für super Render-Videos ist meiner Meinung nach immer noch Blizzard, die bleiben da auch bei. Da siehst du den Unterschied, aber es gibt halt auch Firmen, die nicht so viel in diese gerenderten Sachen packen, die oder auch in den Spielen gar nicht so viel gerendert haben, sondern die in den Spielen einfach auch mit der Ingame-Grafik dann dementsprechend das zeigen und von daher siehst du dann in dem Moment auch nicht so unbedingt, was da jetzt Sache ist. Okay. Hitman. Haben wir auf der Liste. Der nächste Titel. Wir donnern das jetzt durch. Wir haben auch 50 Seiten hier. Ne? die werden uns alle lieben, wenn wir fertig sind. Ja. Schriftgröße 7. Oder es werden alle eingeschlafen sein. Ja, wir machen einfach mehr Teile. Wir machen davon einfach mehr Teile und schmeißen das häppchenweise raus. Dann schläft man ja ein. Ne? Nächstes Spiel, Street Fighter 5. Ja, auch gekauft. Ja, also kommt auch nur für PS4 und PC, ne? Ja. Genau, und PC. Das heißt, die Xbox One bleibt erstmal außen vor. Last-Gen-Konsolen bleiben auch außen vor. Und Beta startet am 23. Juli. Exakt. Das Problem ist ganz. Lass mich raten. Das Geburtstag? Geburtstag seiner Frau. Yay. Nee, ist schon mein eigener. Okay. Ja, dann weißt du ja schon, was du dir wünschst, den Zugang zur Beta. das Geile ist halt, dass ja im gleichen Zuge ja die Jungs von Microsoft ja den Elite-Controller angekündigt haben, der ein Turnier-Controller sein soll, habe ich schon gedacht, so, eigentlich schade, wäre für Street Fighter jetzt eigentlich ideal, aber naja. Ja, zu dem kommen wir ja auch noch, ne? Ja. Den habe ich, glaube ich, später nochmal in die Agenda geschrieben. Den haben wir später, aber das wäre die beiden Sachen für Dings, das wäre Knaller. Also es ist ja, Street Fighter soll eh wahrscheinlich mehr in den Turniermodus wieder gehen, auch wirklich dann für die MS, na, wie heißt der nochmal, unsere berühmte Online-Liga halt dafür ausgelegt sein und deswegen auch PC und PS4, also das wird schon wieder Knaller werden, denke ich. Also du bist hellauf begeistert, höre ich. Ja, es ist halt, sagen wir es mal so, es ist ja mein erstes Street Fighter, was mich direkt wieder packt, so, keine Ahnung, ich wollte beim Vierer, wollte ich eigentlich zuschlagen, habe mich dann doch wieder drum gewunden und ich glaube, diesmal führt da fast kein Weg mehr dran vorbei. Also, aber da müsstest du doch das eigentlich mit so einem Arcade-Board spielen, oder? Ja, oh Gott, ey, wenn ich mir noch mehr Hardware kaufe, haut meine Frau mich irgendwann komplett aus der Wohnung. mir reicht dann so ein kleiner Controller. Also ich muss dann jetzt nicht mal so ein Arcade-Stick-Dings hier haben. Also das wäre, glaube ich, aber wäre natürlich klassisch für Street Fighter, wäre natürlich klar, ein Arcade-Board. Ja, logisch. Also ich frage mich, ob das Teil von der PS3 daran funktioniert. Das habe ich hier noch rumliegen. Was könntest du Mick ja sonst schicken? Das könnte man überlegen, ja. Ich diskutiere das dann nochmal aus zu Hause und dann können wir das eventuell nochmal anbringen. Ja, aber wie gesagt, das ist halt Street Fighter, was kann man erwarten? Leute, die sich auf die Mappe hauen, keine 3 Millionen langen Kilometer extrem überdrehten Kombos, aber richtig geile Fights und schöne Finisher, viel Explosionen und Street Fighter halt. Und Street Fighter halt. Keine Fatalities. Kauft das überhaupt noch jemand? Mick. Ich. Also, genau, Mick, ich jetzt wieder. Ich bin jetzt 30, ich fange jetzt wieder von vorne an. Ich kaufe jetzt alles, was ich damals gespielt habe, kaufe ich jetzt nochmal. Okay. Okay, ich denke, das zu Street Fighter. Ja. Wir kommen zu unserer ersten Premiere jetzt heute Abend. Ne? Wieso? Monolog von... Ich gebe ab an den Monolog, den Mick jetzt halten wird, zum Thema No Man's Sky. Wir dürfen uns alle zurücklehnen. Ich glaube, er hat vorhin gesagt, es dauert ungefähr eine Stunde, bis er damit fertig ist. Genau, also ich passe mich der Spielwelt von No Man's Sky an. Das war jetzt schon die geilste Überleitung der Welt. No Man's Sky ist ja das Spiel, was angekündigt wurde auf dem... wenn ich mich nicht ganz täusche, auf dem Event, wo die PS4 angekündigt wurde. Hör ich mich da? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Da wurde schon mal so leicht angeteasert. Meine ich. Wenn ich mich irre, dann ist es egal. Okay. Auf jeden Fall ist No Man's Sky eigentlich ein Spiel, was kein Spiel ist. No Man's Sky ist quasi ein Entdeckerspiel. Es ist ein bisschen vergleichbar mit, jetzt habe ich natürlich wieder den Namen vergessen, mega vorbereitet. Egal. Es gab mal ein Spiel, das war ähnlich. Es sah halt nur deutlich schlechter aus. Da No Man's Sky kann man sich so vorstellen, ist ein Spiel, es spielt im Weltraum. Man kann Planeten erkunden, die auf einer Routine existieren. Das heißt, die werden wahllos erzeugt aus einer bestimmten Algorithmus und dadurch sieht jeder Planet komplett anders aus. Auf jedem Planeten gibt es andere Lebensformen, die anders aussehen, die Landschaft ist anders. Man hat mal auf einem Planeten ein pinkes Gewässer und gelben Himmel und blaue Wälder und auf nächsten Planeten ist es komplett das Gegenteil und da sind dann riesen Dinos anstatt kleine Säugetiere und so weiter und so fort. No Man's Sky ist, das ist einfach ein faszinierendes Projekt, weil es eine Größe darstellt, was man sich gar nicht vorstellen kann. Sie haben in dem Trailer jetzt nochmal gezeigt oder in dem Gameplay, was sie da gezeigt haben, wie groß das doch ist. Und ja, man kann sich das vorstellen, man hat da eine Weltkarte, eine Sternkarte gesehen, mit ganz vielen hellen, bunten Lichtern. Sagt er, ja, das ist die Welt von No Man's Sky, aber nur ein Teil. Und dann sagt er, ja, ich zeige Ihnen jetzt noch mal ein bisschen mehr. Und dann stellt euch vor, dann zoomt er aus dem Bild raus, man sieht noch mehr Sterne, sagt er, naja, das ist auch nur ein Teil, zoomt dann nochmal raus und man sieht halt noch mehr Sterne und das hat er dann, glaube ich, noch zweimal gemacht und sagte, ja, das ist dann so in etwa die Welt, die wir damit erzeugt haben. Ja, ist ja prozedural generiert, also erinnert, genau. Was das angeht, sehr stark an Elite. Genau, danke. Und genau, Elite Dangerous, daran erinnert es mich. Und so ähnlich ist es ja auch, nur halt in neu. Und mein Reiz an dem Spiel ist jetzt nicht hier dieses Forschen oder dieses Handeln, diese Shooter-Komponente, die ja auch da ist, weil es wohl, so wie er es dargestellt hat, gibt es unterschiedliche Fraktionen, die sich miteinander bekämpfen, was dann auch wieder sehr Elite ist. Aber was mich reizt, ist halt dieses Forscher-Ding. Man ist halt ein Forscher, man fliegt halt in Star Trek-Manier in irgendeine Galaxie, die noch keiner gesehen hat. Du bist der Erste, der es erkundet und ja. Was ich cool fand, ist, als sie dann auf die Planeten geflogen sind oder wenn die irgendwelche Tiere entdeckt haben, ja, sag ich jetzt mal so, dass dann dabei stand, wer den überhaupt entdeckt hat. Exakt. Und da ist, ich will ja immer Weltherrschaft und das heißt für mich, ich muss da alles erforschen. Ich werd wahrscheinlich 100 Stunden lang nur dumm umherfliegen, mir irgendwelche Planeten angucken. Du brauchst erstmal 5 Monate Urlaub. Ja, und ich muss mit meiner Frau diskutieren. Also ich bin ein bisschen skeptisch, was das Spiel angeht. Also ich meine, es gibt nahezu unendlich viele Welten, in die man da abtauchen kann. Und du kannst dir da irgendwelche Sachen angucken. Aber warum sollte ich irgendwie 30 Planeten weiterfliegen? Also ich kann direkt zum Nachbarplaneten fliegen und merke keinen Unterschied. Also ich kann auf dem Planeten fliegen, mir irgendwelche Tiere angucken und okay, da steht dann da vielleicht, dass Mick da das Tier erkannt hat. Aber dadurch, dass so wahnsinnig viele Leute das spielen, stehen da irgendwelche Namen, die mir nachher überhaupt nichts sagen. Also ich weiß nur nicht, was einen dann nachher packen kann. Natürlich kann ich da in der Welt rumfliegen und sieht toll aus und ich kann es ein bisschen entdecken und sowas und da schön relaxen, wie man das vielleicht bei Journey oder wie bei Flower gemacht hat, wo man auch in schönen Welten umherfliegen konnte. Aber ich frage mich, welches Spiel da nachher noch hintersteckt, was mich dazu bringt, es immer und immer wieder zu spielen. Denn irgendwann habe ich das gesehen, was ich daraus sehen konnte, und der Reiz des Neuen ist dann weg. Genau das ist es ja. Das ist, das Spiel hat ja vom Prinzip her aus meiner Sicht auch gar keine Handlung, aber ich bin der Meinung, so kommst nach Hause, was machst du jetzt, ja gut, und anstatt dann 10 Minuten oder eine Runde FIFA zu spielen, fliegst du halt einen Planeten erkunden, einfach nur so aus Zeitvertreib. Mal eben kennen wir. Ja, mal eben hochfahren und ja. Wie gesagt, das ist halt, mal schauen, wie es wird. Ich bin ja eh der Hype-Train hat mich auf der PK komplett erfasst. Also ich glaube, wir haben unsere Liste ja hier und die ersten 6 Titel sind rot. Die fand ich halt alle geil, hätte ich mir am liebsten alle direkt gekauft. Ich bin halt wieder so ein, ja, das Ding ist, ich find's cool, ich bin gespannt, wie sie es machen. Ob das jetzt wirklich so viele Welten sind, ob das dann auch, so wie Andreas schon sagt, ob das irgendwann auch mal wirklich den Reiz verliert oder ob sie nochmal irgendwo einen anderen Reiz bilden. Vorteil ist, man kann schon mal schießen, das ist schon mal nicht ganz so langweilig. Also wenn mir ganz lange wird, da schieße ich einfach auf den ganzen Planeten irgendwelche kleinen Viecher. Also irgendwas wird sich da schon finden. Ich finde bestimmt irgendwas Tolles. Mal schauen. Ja, was sagt der Jan? Ich glaube, ich muss das mal anspielen oder mehr von sehen. So, ich habe viel Grafik, viel Rumreißerei gesehen. So, Grafik haut mich nicht um. Also ich finde es toll, dass ich irgendwie aus dem Weltraum auf dem Planeten fliegen kann, ohne Ladezeiten. So direkte Übergänge, ne? Die Atmosphäre, sofort landen, die Tiere oder die Viecher da sehen und so. Aber das Spielprinzip der Sinn und das, was mich da motivieren soll, ne? Was der Andreas schon sagt, was motiviert mich da nachher? Das weiß ich nicht. Also irgendwie entdecken, ja. Das ist ja auch gut dann, wenn es der Sinn und Zweck ist, dann ja. Ja, es ist halt, dieser eigene Antrieb ist halt das. Ja. Wahrscheinlich ist es auch wirklich nur bei mir so. Ich finde es halt toll, ich will was erforschen. Ja. Ich will irgendwo was sehen, was noch keiner gesehen hat. Mal gucken. Kann ja auch Leute Spaß machen. Also ja, das ist, man muss es nachher sehen. Das ist die Frage, wie die es umsetzen, ne? Ja, genau, also es ist offen, wie viel Spiel dann nachher drinsteckt und ob das einfach nur eine Welt ist, in der du dich verlieren kannst. Es gibt ja auch Leute, die bei Minecraft einfach in der Welt rumlaufen und sich das angucken. Mhm. Und also warum nicht? Aber was dann nachher ein Spiel ist und ob es mich fesseln würde, das weiß ich jetzt noch nicht. Also so begeistert wie einige andere. Du bist ja nicht alleine, Mick, ne? Also es ist schon relativ viele. Das ist halt das Lustige an der Sache. Ja, genau. Und dann, ich warte mal auf den Release. Ich werde es mir angucken und sei es nur, wenn es nur auf Videoform ist, bei irgendwelchen Leuten, die darüber dann irgendwelche Let's Plays machen oder so. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch eine Demo oder ich lege es mir zu. Mal sehen. Ja, das Schlimme ist, der Release ist halt, wie haben sie es so schön gesagt, bald. Ja, ich wollte gerade sagen, noch gibt es keinen, ne? Gar nichts, nein, also nichts Offizielles. Ich tippe irgendwas auf zwischen 2016 und 2060. Irgendwann dann wird es erscheinen. Ich hau jetzt einfach mal Namen raus von dem Spiel, was wir zur Ankündigung von der PlayStation 4 beziehungsweise zum, was eigentlich ein Starttitel, Launch-Titel sein sollte. Deep Down. Kennt das noch jemand? Oh. Oh. Das war, glaube ich... Das war dieser wahnsinnige Trailer mit dem Drachen, der Feuer gespuckt hat und mit dem Ritter. Mit dieser wahnsinnigen Grafik, wo jeder dachte, was können die Next-Gen-Konsolen? Das hat so ein bisschen an Dark Souls erinnert. Genau, hat man nie wieder was von gehört. Ja, die letzte News, die ich dazu gerade finde, ne, ist aus dem September vom letzten Jahr. Da heißt es, das Spiel ist zu 60% fertig. Und die Beta soll 2015 erscheinen, also in diesem Jahr irgendwann. Okay. Das sollte das nicht der Nachfolger werden von Dragon's Dogma oder sowas? Das weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Also ich habe nur, was ich am Rande irgendwann mal mitgekriegt habe letztes Jahr oder vor 2 Jahren, glaube ich sogar schon, dass es wohl Free-to-Play sein soll und dafür so eine immense Entwicklungszeit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch Free-to-Play sein wird. Mhm. Also der erste Trailer kam zu Anfang 2013. Ja. Also. Oder es ist Free-to-Play, aber mit einem Shop drinne und den musst du plündern, damit du überhaupt weiterkommst. Weil das muss ich ja irgendwie, müssen die das Geld ja wieder reinkriegen. Ja, oder Werbung. Dieser Dino ist sponsored by. Ja, genau. PGC. Genau, sponsored by PGC. Wahrscheinlich machen die auch so eine Patreon-Initiative, so wie es ja gerade modern ist, macht ja jeder. Wieso haben wir eigentlich kein Patreon? Können wir nicht auch Patreon machen oder PayPal, Spendebutton? Wir machen jetzt so wie alle Podcasts, wir machen jetzt ein Patreon-Konto auf. Und muss aufpassen, ja, mit Wir müssen Gemeinnützigkeit. Das ist immer so schwierig, genau. wenn wir hier Geld einnehmen. Das ist ja der richtige Einsprechpartner. Ja. Hier ist noch alles umsonst. Ja, das ist gut so. Ja. Wunderbar. Ja, da können wir alle nur von träumen, was mit ihren... Ne? Genau, können wir alle nur von träumen, was die alle mit ihren... wo die überall von träumen. Und träumen ist, glaube ich, das richtige Stichwort für das nächste Spiel, oder? Okay, jetzt hast du mir echt gerade schön die beste Überleitung des Abends geklaut. Sauhund. Denn, also da kann man nur sagen, von Träumen auf Englisch ist der Jute Dreams, ne? Das neue Spiel von Media Molecule. Auf der PK saß ich da mit einem riesen Fragezeichen über dem Kopf und hab mir gedacht, was macht ihr da mit dem Controller? Warum? Wieso? Über den Daumen gebrochen ist es eigentlich mal wieder ein Baukasten, aber ein Baukasten für Träume, den man über den Controller steuert mit Bewegungssteuerung. Okay. Ich habe wirklich keinerlei Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich weiß jetzt schon, dass ich nicht kreativ genug bin, um irgendwie sowas hinzukriegen. Hab mir danach noch, glaube ich, dreimal den Trailer angeguckt oder den Teaser-Trailer. und war immer noch nicht viel schlauer, außer dass ich weiß, dass das Ding einfach einen sensationellen Look hat. Und man wohl eine ganze Menge machen kann, aber ich habe keinerlei Ahnung, wie oder was das werden soll. Also im Trailer siehst du ja quasi gar nichts. Null. Sag ich also. Jetzt mal so. Du siehst irgendwie diesen Pianisten da sitzen und dann springst du halt von einer Welt zur nächsten, sag ich jetzt mal so. Aber mehr siehst du auch nicht. Genau. Da im Hintergrund läuft hier Roll, Roll, Roll Your Boat als Musik quasi in verschiedenen Stilen, ja. Um mal eben den Trailer nochmal so ein bisschen zu umschreiben. Aber ich möchte gerne wissen, was sich dahinter verbirgt. Also ich bin ja jemand, ich fand Little Big Planet total geil. Hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, auch dieses Weltenbauen da drin. Also du kannst ja deine eigenen Levels bauen. Nein, du kannst mit diesem Spiel sogar deine eigenen Spiele ja im Endeffekt bauen. Hast du das denn mal gemacht? Ich habe es mal versucht, aber ich bin kläglich gescheitert. Okay, da können wir uns die Hand geben. Ja. Aber ich werde es definitiv nochmal versuchen. Ich habe jetzt vor kurzem relativ günstig mir Little Big Planet 3 geschossen. Das hatte ich nämlich noch nicht. Und das werde ich jetzt wahrscheinlich demnächst nochmal spielen. Und dann werde ich garantiert auch nochmal da den Editor probieren. Und ich glaube, also wenn Media Molecule da ansetzt und das irgendwie da so zusammenbringt, keine Ahnung, könnte das echt gut werden, aber ich müsste erstmal mehr über das Spiel wissen, um überhaupt zu wissen, worum es geht. Ja, also wie gesagt, sie haben es auf der Bühne sogar vorgeführt und ich habe es halt einfach nicht verstanden. Also entweder hatte ich da so einen toten Punkt oder ich habe es wirklich nicht verstanden, was er da gerade macht. Er hat wirklich auf der Bühne einen Traum gebaut, aber ich weiß nicht wie, warum und weshalb. Genau, das ist die Frage. Wie also, und warum? Ja, also das ist, hab da noch ein paar Fragezeichen. Mal gucken, vielleicht kommt die Woche noch ein bisschen was über die Showroom von Sony raus, aber ich habe momentan das ist für mich ein riesen Fragezeichen, das Spiel. Aber es sieht geil aus, also vom Stil her. Ja. Aber das ist das, wo wir sagen, ich sag jetzt mal, Andreas und ich sagen, bei No Man's Sky weißt du nicht, was du damit anfangen sollst. Mhm. Und genauso geht dir das jetzt mit Dreams, sag ich mal, du weißt nicht, was du damit anfangen sollst. Ich kann mir schon, ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie es geht oder wie auch immer, aber ich glaube, das wird ziemlich cool. Also ja, also ich gehe auch davon aus, dass die ganzen Kreativen da wieder komplett frei drehen und Spiele in dem Spiel erstellen werden. Also du hast ja im Trailer schon gesehen, dass da Shooter-Passagen nachgebildet wurden, dann ein Zombie-Spiel haben die da ja versucht zu bauen, so sah es jedenfalls aus. Ja, das kann schon interessant werden. Also ich denke, das ist eher wieder an die Kreativen unter uns und nicht eher so für mich jetzt oder irgendwelche anderen. Also ich spiel's dann lieber, was die da gebaut haben, anstatt das da selber zu bauen, weil ich da gänzlich unbegabt für bin. Mal schauen. Jo, weiter geht's zum nächsten. Dreams genau, abgefrühstückt. Direkt weiter zur Firewatch. Ein Adventure, was vorgestellt wurde. Ich habe mir den Trailer dazu nochmal angeguckt, wo du quasi, ja, bist glaube ich jemand, der auf so einem Feuerturm quasi rumhaust, sag ich jetzt mal so, und einiges irgendwie erlebst. Mick, wie war das bei der PK denn? Auch ganz kurios, sie haben den Trailer angekündigt, haben den Trailer durchlaufen lassen und das war's. Ich saß da, ich so, okay, Typen im Walkie-Talkie im Wald. Und jetzt habe ich gar nicht verstanden, habe mich dann noch ein bisschen reingelesen, weil mich das dann doch irritiert hat. Und es soll wohl so sein, dass du einen Park Ranger spielst, der ganz alleine in dem Wäldchen da umher wirtschaftet, nur Verbindung hat mit dem Walkie-Talkie zu seiner zu seiner Hauptstation sozusagen und darüber kommunizieren kann. Und er ist dann wohl gerade irgendwie auf Tour und merkt halt, dass von seinem Aussichtspunkt, dass da auf einmal jemand ist. Das war so das, was ich bis jetzt so mitgerissen habe. Wie ich mir es vorstellen kann, ob es ein Survival-Game wird, ich habe keine Ahnung, aber ich würde eher da Richtung tendieren, dass da irgendwas ganz Mysteriöses à la Alan Wake oder so ein Blödsinner irgendwie sowas. Rennst du auch irgendwie mit der Axt rum, ne? Und musst dich da durchs Gebüsch schlagen. Genau, ja, genau. Du musst dann wahrscheinlich Eichhörnchen retten zwischendurch und Feuer eingrenzen, irgendwie sowas. So könnte ich mir das vorstellen und dann passiert da auf einmal irgendwas. Ne? Essen aus der Ich-Perspektive, genau, ne? Ja. Sag mal, ist das sehr kurz gewesen, was da gezeigt wurde? Weil ich dachte, ich hätte die PK gesehen und ich erinnere mich an Dreams und ich erinnere mich an das, was danach kommt, aber an Firewatch erinnere ich mich nicht. Sie haben wirklich gesagt, ja, and this is Firewatch, dann lief der Trailer seine 1 Minute 15 und dann ging es direkt weiter mit Destiny. Das kam für dich wahrscheinlich vor wie Werbung im Fernsehen. Ja, genau. Sekundenschlaf, das wird bis da weggenickt. So. Ja, also kann man sich das auch wirklich vorstellen. Hätte ich nicht diesen Namen da so präsent im Kopf gehabt und denke mir so, was war das gerade? Dann wäre mir das auch nie wieder eingefallen, das Spiel, aber das... Ist es für euch so ein typischer PSN-Titel? Einfach, sag ich mal so, der nicht als Retail rauskommt, sondern es fühlt sich ein bisschen so an, ja. Ja, glaube ich auch. Also vom Grafikstil her ist es auf jeden Fall, also es ist, ich glaube schon, und es kommt ja auch für PC und für Mac. Seltenheit, oder ich finde es ja inzwischen, ja, wird auch langsam mehr, aber es ist schon so, dass für Mac kommt ja nun auch nicht alles raus, und wenn schon eine Firma sagt, irgendwie wir machen das für PC, Mac und für die PS4, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es ein reiner PSN-Titel wird. Wunderbar. Kommen wir zum nächsten Titel. Wir reißen jetzt werden sich Geister scheiden. Ja, Geister scheiden. Oh, ja. Ein Titel, der bei Sören und mir im Nachgedacht-Podcast immer mal wieder auch Thema war, viele Folgen lang, wo wir uns oft den Mund fusselig geredet haben über Sinn und Zweck und Marketing und Investitionen und so weiter und so fort. Und tatsächlich, 12 Monate nach dem Erscheinen kommen im Herbst, 15.09. tatsächlich der vierte Teil, kann man so sagen, die vierte Veröffentlichung von Destiny auf den Markt. Und zwar lautet der Titel The Taken King. Es ist zu diesem jetzigen Zeitpunkt noch relativ unklar, ob es sich um ein klassisches Erweiterungspaket handelt, als Download-Content oder sozusagen als ja schon größere Standalone-Erweiterung. Also Standalone wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube, das ist ein reiner DLC. Ja, richtig, richtig groß aber. Und Der Knaller ist, es gab einen relativ interessanten Trailer dazu mit einer ganzen Menge Neuerungen, mehr Neuerungen als zu den bisherig erschienenen DLCs, ne? Also auch was zusätzliche Fähigkeiten anbelangt, ne? Ich habe schon vergessen, weil es liegt einfach daran, weil ich glaube, ich Sören und ich haben jetzt irgendwie 2 oder 3 Tage lang zusammen irgendwie den zweiten DLC gespielt und danach das Ding wieder in den Schrank gestellt. Wir sind einfach raus. Also habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, dass ich einfach bei Destiny komplett raus bin. Und jetzt sehe ich das und Oryx ja. ist am Start. Oryx ist am Start, genau. Ja, also The Taken King, der erste große DLC in meinen Augen, die anderen beiden waren mehr so, weiß ich auch nicht. Wobei für mich irgendwie Bungie mit Destiny die ersten beiden DLCs in meinen Augen nicht so gut gebacken bekommen hat, mir nicht das geliefert hat, was ich eigentlich von dem Spiel erwartet habe, das Potenzial vom Spiel nicht so rausgeholt hat, wie ich denke. Ich spiel's momentan gar nicht mehr. Der Trailer ist sicher interessant. Wen das bestimmt freuen würde, ist bestimmt Andreas. Das ist eine gute Frage. Also es ist dazu zu sagen, ich spiele ja Destiny fast täglich. Ja. Fast täglich. Also na gut, ja, montags vor Battlefield auch nochmal. Also ich frage mich aber immer wieder, warum ich das eigentlich tue. Das frage ich mich auch, ja. Die Spielmechanik von Destiny, die ist gut. Und das hat so ein bisschen das, was Mick vielleicht bei No Man's Sky auch sieht. Also man geht da rein, man daddelt die ewig gleichen Abschnitte, kann dabei schön entspannen oder fluchen, wenn man in den Schmelztiegel geht. Und es macht immer wieder Spaß, ein bisschen den Koop-Gedanken. Also ich spiele ja sehr, sehr viel dann mit meiner Frau zusammen und mein Bruder dattelt das Spiel auch sehr häufig. Und das sind 3 Personen für diese typischen Dreier-Koop-Dinger eigentlich ideal, weil es gibt kaum ein anderes Spiel, bei dem man so easy bei jemandem anderen ins Spiel reinhüpfen kann und dann einfach so ein bisschen damit Koop spielen kann. Und was dann auch noch eine gewisse Abwechslung hat. Denn das, was Destiny bietet, das sind die gut ewig gleichen Missionen. Das sind die Strikes und das sind gegebenenfalls, wenn man die 6 Leute zusammenkriegt, die Raid-Geschichten. Und ich habe zwar diesen Koop-Aspekt auch bei Spielen wie Diablo, aber da ist es doch eher das Gleiche, was man da immer wieder macht. Und bei Destiny hat man eine gewisse kleine Abwechslung, wobei das eben der Punkt ist, was ich mich frage, weil es sind immer wieder die ewig gleichen Missionen, die man da spielt. Und ich weiß nicht, ob es mir das nachher wert ist, The Taken King zu kaufen. Das Ding, das soll 40 Euro kosten. Dollar. Dollar gleich Euro ist die Frage. Ja, aber das ist fast immer. Davon kann man ausgehen. Selbst wenn, also 35 ist immer noch eine Menge Asche für ein DLC, so ganz ehrlich. Ich meine, was bringt das Ding denn jetzt genau? Okay, es soll dann neuer Fokus dazu kommen, das habe ich schon rausgehört. Genau. Neue Waffen. Neue Super, ne? Also es gibt einen neuen Raid. Es soll auch wieder PlayStation-exklusive Dinge geben. Was genau, das weiß ich nicht. Und ich habe gehört, aber bestätigt ist es nicht, dass es eine neue Welt geben soll. Ich glaube, habe irgendwo was von Saturn gelesen. Mhm. Und so, ja, aber mal ganz ehrlich, die Gegner werden dieselben sein. Die werden ein bisschen aufgepimpt. Die werden dann vielleicht mal nicht die Farbe haben, wie sie jetzt haben, sondern sind dann wahrscheinlich schwarz oder wie auch immer. Genau. Aber du wirst dieselben Modelle haben, wie du sie jetzt auch schon hast. Genau. Und das ist was mich echt abnervt. Ich meine, die können doch mal da was tun, oder nicht? Also bei den Gegnern brauche ich das eigentlich noch nicht mal unbedingt. Also ich meine, wenn die Gegnerfiguren, die es jetzt gibt, es gibt ja diese verschiedenen Fraktionen, die Fallen, die Vex, die Kabale und Die Schar, genau. Da hat man eigentlich schon eine ganze Menge Abwechslung, was es so an Figuren gibt. Wenn ich mir irgendwelche anderen Shooter angucke, da hat man auch nicht so sehr viel mehr Varianz bei den Gegnern. Aber das, was mich wirklich stört, das sind die Schauplätze, auf denen gespielt wird. Und da ist bei den aktuellen Downloads, den beiden, die ja schon erschienen sind, meines Erachtens nicht genug Neues dabei gewesen. Also es ist kein neuer Schauplatz dazugekommen. Man läuft jetzt die Level in einer anderen Reihenfolge ab. Und das, was da an Story-Missionen war, das war extrem schnell durchgespielt. Und es ist wirklich grenzwertig. Also ich muss auf der anderen Seite auch sagen, ich meckere hier, was mir Destiny so bietet. Ich spiele es fast täglich. Das bedeutet, es gibt kaum ein anderes Spiel, bei dem ich so viel Zeit reingesteckt habe. Die einzige andere Serie, bei der ich ähnlich viel Zeit reingesteckt habe, das ist die Souls-Serie mit Dark Souls, Demon's Souls und jetzt eben Bloodborne, was zwar kein Souls im Namen hat, aber doch sehr ähnlich ist. Und also von der Wertigkeit her muss ich sagen, ich habe zwar bei Destiny um einiges mehr gespielt, aber das X-fache an Zeit auch reingesteckt in das Spiel, wie ich bei einem anderen Spiel, für das ich eben auch 40, 50 Euro zahlen könnte, reinstecken würde. Und irgendwas muss es richtig machen, sonst würde ich es nicht jeden Tag wieder reinschmeißen und sei es auch nur für eine Stunde oder... Deine Frau nötigt dich doch, oder? Da würde ich an dieser Stelle keinen weiteren Kommentar zu abgeben. Denk dran, sie hört mit. Ja. Im Augenblick hört sie noch nicht mit, aber... Ja, aber sie hört nach. Sie hört keine Podcasts. Ich weiß nicht, ob sie versuchen wird, diesen dann mitzubekommen. Ich bin mal gespannt, ob sie sich das anhören. Ja, müssen wir nur lang genug machen, dann wird sie abgeschreckt. Musst du sagen, ja, der war 7 Stunden. Dann habe ich keine Zeit für. Dann bin ich wieder sicher, ne? Also, ja. Keine Ahnung. Also ich tippe mal drauf, weil viele in meinem Bekanntenkreis, also ich denke mal, meine Frau wird spielen wollen und mein Bruder wird spielen wollen und dann werde ich es mir nachher zulegen, weil wenn meine Frau das spielen wird, dann brauche ich es mir eh nur einmal kaufen, wir haben hier zwei PS4s und dann kriege ich das ja kostenfrei sozusagen mit. Und aber ich hadere damit. Also ich bin auch mit House of Wolves nicht wirklich zufrieden, weil ich das Gefühl habe, ich habe zwar das ganze Paket bezahlt, aber ich kann nicht das ganze Paket nutzen, weil diese Trials of Osiris, die Drei-Mann-Teams, da musst du drei wirklich eingespielte PvP-Spieler haben. Und jetzt muss ich etwas vorsichtig sein, weil es um meine Frau geht, aber sie ist nicht der beste PvP-Spieler. Sie spielt zwar gerne, aber das bringt da nicht sehr viel, weil du da nur weiterkommst, wenn du gewinnst. Und dann müsste ich mit irgendwelchen anderen Leuten spielen, um da dann Fortschritte zu haben. Und ich möchte das aber dann auch ganz gerne mit meiner Frau spielen. Und die also fühlt sich dann auch schlecht. Wenn man, um mal noch eine Frage dazu zu beantworten, du als Vielspieler von Destiny zum jetzigen Zeitpunkt mit dem, was jetzt bekannt ist, findest du 40 Euro gerechtfertigt? Nee. Okay. Also ich hätte, also rückblickend muss ich sagen, es sind auch die 35 für die zwei DLCs, finde ich zu teuer, auch wenn ich wahnsinnig viel Zeit in das Spiel reingesteckt habe. Aber ich habe in Dark Souls 2 zum Beispiel, da habe ich einmal die 60 Euro oder 70 Euro bezahlt und habe da genauso viele Stunden rein und musste keine überteuerten DLCs. Und das, was da an DLC nachgereicht wurde, war das Geld wert. Bei der Souls-Reihe, aber bei Destiny, ich finde es zu teuer. Ja, das ist genau das, was mich nämlich abschreckt, dass die ersten DLCs beide nicht das geliefert haben, was man eigentlich erwartet hat. Und das schreckt mich in dem Moment halt einfach ab. Ja, und es ist noch nicht klar, was jetzt The Taken King gibt. Also du kriegst die eine neue Spezialfertigkeit, die du dann runterspielen kannst. Aber wie viel das jetzt wirklich am Spielvergnügen ändert, glaube ich, ist minimal. Dann kannst du halt als Warlock jetzt Blitze schleudern zusätzlich zu deiner Nova-Bombe oder deinem in Flammen gehen. Aber das war's dann. Und dann kommt jetzt noch ein Raid und wie viel Story? Und ja, aber guck mal, Raid, für den Raid brauchst du eigentlich 6 Leute und überleg dir, wie oft wir, sag ich mal, 6 Leute zusammengekriegt haben. Ja, also das ist eine Sache, was wahnsinnig schwierig ist, wenn man sich so abspricht. Ich habe mittlerweile allerdings auch recht häufig schon die diversen Raids gespielt, dadurch, dass ich in meiner Freundesliste etliche habe, die Destiny spielen. Und da kann man eben auch bei einem Raid einfach mal reinhüpfen, weil die dann versuchen, das zu viert oder fünft anzugehen. Und dann ist da noch ein Platz frei und dann kann man da noch mitmachen. Und das klappt eigentlich auch soweit ganz gut. Nur am meisten Spaß macht es natürlich, wenn man sich verabredet mit 6 Leuten. Und das ist halt zum Teil recht schwer. Das ist deswegen hatte ich eigentlich am Anfang auch so große Hoffnung in dieses Prison of Elders und in die Trials of Osiris, weil die nur zu dritt funktionieren sollten und eigentlich das Versprechen abgegeben haben, ein Raid zu sein für 3 Leute. Und ja, aber das ist doch mehr oder weniger nur eine Arena, wo irgendwelche Gegnermassen kommen und dann ist wieder gut, oder nicht? Ja. Okay. Da ist wobei die Arenen, je nachdem, was man für eine Mission spielt in Prison of Elders, haben sie zum Teil ähnliche Aufgaben, wie sie ein Raid auch hat. Also da ist es beim Endgegner so, dass der nur dann besiegt werden kann, wenn ein gelber Typ, der in der Arena rumläuft, vorher erschossen wird, weil ansonsten kriegst du irgendwelche Käfige um dich herum und kannst dich nicht daraus befreien und bist dann tot. Oder der Typ fängt an zu rülpsen und dann kannst du dich nicht mehr bewegen und bist dann eingeschränkt und musst da darauf reagieren. Also sie haben eingeschränkt, gibt es da Missionen, es gibt auch Minen, die man dann entschärfen muss oder abschießen muss. Das bedeutet, es gibt da schon was zu tun, macht auch Spaß, aber da sind halt wahnsinnig viele Gegner und Strategien oder sowas sind schwierig. Am Ende ist es doch mit der Gjallarhorn auf den Endgegner draufschießen und möglichst viel Schaden machen und den dann dazu runterzuballern. Aber ja, also schlecht ist es nicht, das muss ich sagen. Und das Trials of Osiris, ja, das habe ich einmal versucht, habe einen auf den Deckel gekriegt und danach nicht wieder angefangen. Ja, ich bin da wirklich gespannt, wie viele Leute sich das jetzt kaufen und wie lange sie den Preis dann aufrechthalten. Ich habe im ersten Moment auch gedacht, naja gut, ich hab's ja eh noch durch meine Vorbestellung frei, bis ich dann gesehen habe, dass ich nur die ersten zwei DLCs frei hatte. Und dann habe ich gedacht, nö, oder nicht. Also ich finde den Preis wirklich extrem happig, bin ich ganz, ganz ehrlich. Also da muss dann schon noch ein bisschen mehr kommen, ja, bevor ich da also überhaupt nochmal das Spiel anpacke. Also ich kenne einige, die sind anderer Meinung, was den Preis angeht. Also heute ist er nicht da, aber Woody sieht Woody, das ein bisschen anders. Klar. Ja, Woody, klar, logisch. Und halt Woody, ich persönlich muss sagen, ich habe jetzt für die beiden DLCs die Kosten, wenn man sie einzeln kauft, jeweils 20 Euro. Im Bundle kosten die 35 und damit sind sie etwas über der Hälfte der Kosten des Hauptspiels. Aber es bietet bei weitem nicht die Hälfte des Inhalts vom Hauptspiel, ja, sondern vielleicht gerade mal 20% oder so. Ja, das ist eh so eine Frage. Ich meine, über die DLC-Frage, da könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast mit aufmachen. Genau, das notieren wir mal eben. Um das zu diskutieren, ja. Und dann sitzen wir aber auch locker 5 Stunden dran, weil das, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt gerechtfertigt ist. Wenn man die Spielzeit in der Gänze nimmt, dann vielleicht. Aber ja, wie du jetzt schon sagtest, du kannst es ja auch nicht ganz auf den DLC münzen. Du wirst ja immer wieder, wie jetzt hier bei Haus der Wölfe, ja, musst du ins Kosmodrom, um da erstmal 5 Stunden zu patrouillieren. Und wo ich mir denke, ja, Leute, noch mehr Backtracking. Mach doch lieber eine neue Welt und gib mir auf den Sack mit diesem blöden Blödsinn. Ne? Weiß ich nicht. Ja, ein bisschen mehr Abwechslung hätte ich mir gewünscht. Ansonsten so das Spielgefühl, das ist gut. Ja. Das ist ja auch das Ausschlaggebende bei dem Ding. Also ich glaube, Destiny würde nicht so viele spielen, wenn sich das so steuern würde wie Killzone. Ja, und ich frage mich jedes Mal wieder aufs Neue, warum ich das spiele. Ich habe die Antwort noch nicht gefunden, denn meine Waffen sind im Wesentlichen ausgemaxt, meine Rüstungen sind ausgemaxt. Also eigentlich kann ich nicht mehr sehr viel erreichen, außer noch 30 Mal den Raid zu spielen, um dann Glück zu haben und eine neue Waffe zu finden, die ich bisher noch nicht hatte. Super. Also, gut, lassen wir das bei Destiny mal Destiny sein. Denke ich. Ich glaube, das ist gut, ja. Sonst reden wir hier nämlich noch Stunden weiter und dann wird der Podcast doch noch länger, als wir eigentlich geplant hatten oder gedacht haben oder keine Ahnung. Kommen wir zum nächsten Titel, auf den ich mich persönlich mit gemischten Gefühlen freue. Ehrlich? Ja, Assassin's Creed Syndicate. Warum freust du dich noch? Ich feiere das Ding komplett ab. Wie gesagt, bei mir ist, man hört jetzt schon, wir haben hier ein Pro und ein Contra und ich sitze quasi in der Mitte. Ich habe Black Sails schon so, wenig gespielt. Hat man meinen Sarkasmus nicht rausgehört? Ja, doch, total. Du meinst Black Flag? Black Flag, genau. Ja, guck mal, ich hänge hier schon bei der Serie. Black Flag habe ich irgendwie nur kurz gespielt. Dann das letzte, das hieß, Unity und Rogue. Ja, genau, Unity. Unity habe ich angespielt. War übrigens das erste Spiel, was ich direkt wieder zurückgeschickt habe, als ich es erst gekauft hatte. Hab's mir dann aber doch gekauft, hab's dann aber aufgrund der ein paar Sachen, die mich dann doch schon arg gestört haben, wieder zurückgeschickt. Oder, sagen wir mal, in die Ecke gestellt. Ich hab's hier, aber ich möchte es eigentlich auch noch spielen. Den Vorteil, den sie jetzt bei Assassin's Creed Syndicate gemacht haben, sie nehmen jetzt den ganzen Multiplayer-Scheiß raus, sagen wir mal auf Deutsch, und kümmern sich jetzt mal endlich wieder um den Singleplayer-Modus. Ich bin gespannt. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob gut oder ob schlecht. Ja, aber habt ihr den Trailer hast du gesehen, ne? Hast du auch gesehen, wie der aufgemacht war? Dass sie da explizit nochmal beworben haben, dass es jetzt mit einer Frau ist, was ich ja schon wieder total lame finde. Ich so, ey Leute, das interessiert mich jetzt einen feuchten Scheiß, nachdem was ihr denn letztes Jahr abgezogen habt, ob ihr jetzt dieses Jahr eine Frau dabei habt. Und sie haben ein Marker gemacht, da bin ich doch ein bisschen wach geworden, weil da musste ich echt ganz laut lachen, weil sie hatten so einen Marker gemacht, ein Bild auf der Waffe, auf so eine komisches, ich weiß schon gar nicht mehr, was das war, auf so eine Waffe halt, und daneben dann so ein, wie in einem schlechten schlechten Werbespot so ein Bumper drauf, wo dann wirklich stand mit stylisch brutalen Waffen, wo ich mir denke, so jetzt im Ernst oder was? Das ist mir entgangen. Das war halt auf der PK und ich habe gedacht, ey, Leute, ey, hört doch auf, das hat doch keinen Sinn mehr. Ich mag dieses ganze Assassin's Creed, ich finde diese Thematik finde ich cool, auch das mit den Templern und den Freimaurern Gedöns und so. Ey, alles schön, aber die haben das Ding jetzt so totgeritten, ich habe nicht mal mehr Bock irgendwie anzufangen, irgendwas davon zu spielen, weil es einfach so runtergeritten ist. Wirklich, gib dem Spiel mal 3 Jahre Pause, dann fangt nochmal von vorne an, alles gut, aber ich kann es nicht mehr sehen. Gleich kommt nachher mit diesem komischen Spiel, was die 13-Jährigen spielen. Ich hätte schon Lust, wenn mich Assassin's Creed mal wieder richtig, so wie früher zu Assassin's Creed 1 und Assassin's Creed 2 Zeiten, mal wieder so richtig packen würde. Ich bin bei Assassin's Creed 3 ausgestiegen und Black Flag hat mich nicht gereizt. Ich wollte gerne wieder bei Victor, hätte ich fast gesagt, bei wie ist das jetzt? Es ist so schlecht gewesen, ich habe es gleich vergessen. Unity wieder einsteigen. Das Renaissance-Thema in Frankreich mich erst total gepackt und dann kamen diese Testberichte raus, wo ich nur dachte, Gott sei Dank habe ich mir das nicht bestellt, Gott sei Dank habe ich das nicht gekauft, weil ich hätte mich tot geärgert. Ruckler, Lags, der größte technische Schrott, den es gab, dann diese Mikrotransaktionen innen drin, die haben dieses ganze Spielprinzip so dermaßen verhunzt. Und jedes Jahr kommt ein neues Spiel. Die haben und kaum war das Spiel draußen, schon kam dann so News hinter vorgehaltener Hand, ne, for players oder so, Internetseite, ja, wir hatten ja nicht so viel Zeit, ne, und der Druck ist so groß in der Szene und hab ich nur gedacht, Alter, dann schmeiß das doch hin und geh im Wald scheißen, so ungefähr. Weil das geht so nicht. Ja, also für mich ist, ich bin auch nicht bereit, das Ding anzuspielen, Syndicate. Ich war ein Riesenfan von Assassin's Creed. Riesenfan. Ich hab diese Ezio-Serie, hab ich abgefeiert. Ja, ich habe alle Teile gehabt. Revelations, Brotherhood, alles. Und das ist einfach nur noch traurig. Das ist wie die Entwicklung eigentlich von Transformers. Der wird auch mit jedem Teil schlechter. So, und das, für mich ist das Thema durch. Hast du Unity denn gespielt? Nee. Weil, also das, was ich, also ich habe eine ganze Menge Leute gehört. Bewusst nicht gespielt. Oder gelesen. Bewusst nicht gespielt, ne? Weil sie darüber, über die Technik abgekotzt haben. Und genauso viele habe ich gelesen, die gesagt haben, das ist deutlich übertrieben. Etliche Berichte in diversen Zeitschriften, die gesagt haben, das Spiel hat an bestimmten Stellen Bugs, aber es ist bei weitem nicht so schlimm, wie war auch mein erster Eindruck eigentlich. Was mich wirklich gestört hat, ist zum Beispiel, du musst wenn du bestimmte Truhen öffnen willst, musst du die Companion-App gespielt haben und sowas alles. Das sind so Punkte, wo ich gesagt habe, ey, das möchte ich nicht wieder haben. Ja, das kann ich gut verstehen, aber das, was ich eben auch festgestellt habe, ist, dass wahnsinnig, also es ist auf kaum ein Spiel so geschlagen worden wie auf Assassin's Creed Unity, und das, was ich im Internet dazu gesehen habe und an Videos dazu gesehen habe, konnte ich sagen, also das hat's nicht verdient gehabt. Nee, das kommt aber auch, hängt aber auch damit zusammen, weil die viel, viel gepatcht haben, Naja, und sie haben, wenn ich richtig informiert bin, an diejenigen, die es am Anfang gekauft haben, die haben hier, wie hieß das noch, Far Cry 4 sogar kostenfrei gekriegt. Ne? Aber ganz ehrlich, oder? Was ist das für eine Aktion? Das hängt damit zusammen, das sind die den, ich glaube, den Season Pass gekauft haben, weil die DLCs nachher kostenlos rausgehauen haben. Ach so, okay. Ja, aber ganz ehrlich, was ist denn das bitte? Das sind doch keine Anfänger. Die machen doch Riesengeschäfte. Da sind doch Leute, die PR machen, die da strategisch die Teile planen. Das ist, also, die Ubisoft ist doch nicht von gestern. Und dann machen die solche Fehler. Also, das ist unglaublich. Was meinst du jetzt als Fehler, die technischen Dinge oder das mit den Kisten? Alles. Ich meine die technischen Bugs, das ist klar, da kann Ubisoft direkt nichts für, ne? Das sind die Programmierer, das ist klar. Das mit den Kisten zum Beispiel. Dann aber auch dieses Gehabe mit den DLCs und so weiter und so fort. Und dann diese Aktion, die müssen zurückrudern, dann kriegst du dann. Das kann man ja erklären. Also das mit den Kisten, da wird irgendein ganz besonders schlauer Kopf da gewesen sein und gedacht haben, okay, wir brauchen noch hier eine zweite Möglichkeit, wir brauchen diese Companion-App und die soll ganz toll sein und das wollen wir den Spielern bieten. Dass das nach hinten losgegangen ist, okay, das konnte sich jeder denken, der das Spiel spielt, aber ich kann mir vorstellen, dass so ein Marketing-Fuzzi gedacht hat, oh, das ist ein ganz tolles Ding. Die Technik, okay, das ist scheiße, kann passieren, ist passiert aufgrund des sehr engen Zeitrahmens, den die Entwickler da zur Verfügung stehen hatten. Und mit den DLCs mussten sie nachher dann entsprechend zurückrudern. Also sie haben sie erst verkauft. Das macht ja jetzt fast jeder. Du kannst ja alle Sachen jetzt schon vorbestellen und dir die DLCs kaufen, die irgendwann später nachher erscheinen sollen. Da ist Assassin's Creed ja nicht der einzige Titel. Nur haben sie da dann noch festgestellt, okay, das Spiel, das ist buggy. Ich kann den Leuten, die jetzt den DLC gekauft haben, das kann ich denen jetzt nicht, also da Geld aus der Tasche ziehen dafür. Das muss ich den anderen, die es so gekauft haben, muss ich den DLC kostenfrei geben, um da Kompensation zu betreiben. Und diejenigen, die ihn gekauft haben, na, die kriegen ein vollwertiges Spiel für den Preis eines DLCs. Also insofern, was das den DLC angeht, haben sie das vernünftig gemacht, meines Erachtens. Und das mit den Kisten, da ist irgendein schlaues Kerlchen bei Ubisoft auf den falschen Trichter gekommen. Und Sie haben es für den Kunden, für dich vernünftig gemacht, weil du vielleicht den Season Pass, du jetzt nicht persönlich, ne, sondern den Season Pass gekauft hast und nachher gibt's die DLCs kostenlos plötzlich, weil das Spiel so schlecht ist. Aber das Spiel hätte gar nicht so schlecht sein müssen, diese ganze Aktion hätte gar nicht sein müssen. Aber bei Ubisoft ist das so. Und jetzt sind wieder 12 Monate ins Land gegangen. Ja gut, das hast du auch nicht nur bei Ubisoft, das hast du bei allen. Das hast du bei Electronic Arts, das hast du bei Bungie, das hast du bei allen. Ich bin auch nicht mehr der Meinung, dass das Spiel so schlecht ist. Also ich habe, das war das, was ich am Anfang ausgeführt habe. Etliche Quellen, da kann man Leute fragen, die haben das Spiel gespielt und die sind begeistert davon gewesen. Mhm. Und die würden nicht sagen, das ist schlecht, aber man hat eben gemeinschaftlich draufgetreten. Mhm. Du meinst, das war so eine Art, der Shitstorm war so intensiv, dass Ubisoft sozusagen genötigt war, so einen Schritt zu tun. Der Meinung bin ich, ja. Gut. Ja, sowas gibt's ja immer. Ja, das stimmt. Machen wir weiter. Lassen wir mal World of Final Fantasy aus, oder? Ja. das war ein Spiel, was ich auch nicht verstanden habe, aber da verlieren wir auch keine weiteren Worte drüber. Sah aus wie ein MMO mit ganz süßen kleinen Menschen, Japano. Dings. Wir kommen mal zu was mich wirklich ein bisschen komplett aus den Latschen gehauen hat. Wie es immer so schön ist, sitzt man vor seinem Rechner, guckt gemütlich eine PK, denkt nichts Böses, sieht einen Trailer von Square Enix, denkt sich, oh ja, sieht wieder geil aus. Und auf einmal siehst du dann dieses berühmte Schwert. So, da gehen halt zwei Leute durch die Gasse und du denkst schon, den einen hast du schon mal gesehen, irgendwo habe ich den denn schon mal gesehen. Und dann siehst du einfach nur das Schwert und denkst so, ach du Scheiße, ist doch nicht im Ernst. Und dann siehst du halt, dann hörst du halt auch noch die Off-Stimme, die dann auch sagt, es kommt dann zurück, bla bla. Und dann realisierst du auf einmal, okay, die machen jetzt wirklich ein Final Fantasy VII Remake. Wo du das gerade erzählst, von wegen Reaktion auf dieses Spiel, hast du den Typen gesehen von Game Trailers? Ja. Wie der abgegangen ist? Ja, so ungefähr bist du auch abgegangen, oder? Ja, nicht so extrem. Ich war halt einfach nur. Ich habe den Mund ähnlich lange nicht zugekriegt wie er. Das muss ich dazu sagen, weil ich einfach so baff war. Ich war halt so mittendrin, denke mir so, ja, wieder so ein schöner, langweiliger Trailer. Die sehen immer geil aus, hab mich schon gefreut. Und, dachte so, naja, jetzt kündigen sie halt hier den 15. Teil vom 14. Teil an oder was weiß ich. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo die sind. Das ist ja schon so absurd inzwischen, wie viele Teile es davon gibt. Und der 7er war halt auch der einzige Teil, den ich gespielt habe. Und den fand ich klasse und fand ich super. Es fehlt viel Kindheitserinnerung und einfach dieses ikonische Bild, wo der Typ mit dieser blonden, stylischen Kurzhaarfrisur und diesem monströsen Schwert auf dem Rücken da einfach ins Bild reinläuft und denkst so, es ist nicht euer Ernst. Das war schon krass. Also das habe ich lange nicht mehr gehabt auf einer PK. Also da war ich wirklich baff. Also ich muss hatte ich später noch mal kurz, aber das reden wir auch gleich noch drüber. Also ich habe Final Fantasy nie gespielt, bin ich ganz ehrlich. Was mich immer abschreckt oder was mich da immer abgeschreckt hat, ist, dass es so viele Teile gibt und ich nicht genau weiß, muss ich die anderen Teile gespielt haben, um dieses Spiel überhaupt zu verstehen. Und das ist das, was mich so wirklich sehr... Also so ja, wie ich es mitbekommen habe, ist es glaube ich so, ich habe ja wirklich auch nur den 7. gespielt, also wenn mich jemand erschießen möchte, deswegen tut es, aber ich bin halt dumm. es ist halt wirklich so, den 7. konnte ich so spielen, da bin ich auch, wahrscheinlich habe ich früher auch mehr verstanden als heute, da war der Einstieg nicht so schwer, aber so wie ich es glaube ich mitbekommen habe, ist das glaube ich jeder Teil so ein bisschen abgeschlossen ist mit so leichten Referenzen in andere Teile. Das ist eigentlich aber nie kaum so schlimm. Also jeder Teil ist für sich abgeschlossen. Ja. Es gibt ein paar wenige und jetzt ist, das sieht man auch am Namen, ne? 13.1, 13.2, die gehören zusammen, aber ansonsten ist jeder Final Fantasy Teil für sich alleinstehend, hat nichts mit den anderen zu tun, außer dass bestimmte Figuren wie diese Chocobos immer wieder in den Final Fantasy Teilen auftauchen. Schoko, wer? Das sind irgendwie diese komischen Hühner, auf denen man reitet. Ach ja, stimmt. Und die tauchen in diversen Final Fantasy Teilen auf, aber von der Geschichte und so ist jeder Final Fantasy Teil für sich abgeschlossen. Da tauchen andere Protagonisten auf und das Einzige ist, dass gegebenenfalls mal aus einem Nebencharakter ein Hauptcharakter wird. Das ist in irgendeinem Final Fantasy dann passiert. Aber das sind dann meistens eben welche, die sich vom Namen her sehr ähneln. Und das ist das. Also außerdem gibt es eben zu, ich glaube gerade auch zum 7. Ja auch noch einen Film, ne? Ja, Advanced Children ist das, glaube ich. Den habe ich auch gesehen. Ich weiß aber exakt überhaupt nichts mehr, was da abgeht, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, es ist halt Fantasy at its best. Wer da länger als 10 Minuten wirklich komplett alles versteht, der ist für mich sowieso wahnsinnig. Auch dieses, wie hieß das nochmal, Final Fantasy, der Film? Der hat ja überhaupt nichts mit den Spielen zu tun. Außer, dass der ungefähr in dem gleichen Universum angelegt aber das ist. Also das passt ja auch wieder, weil ich meine, wenn du Final Fantasy 8 spielen würdest, das hätte nichts mit 7 zu tun. Mhm. Na, oder 9 eben auch. Also insofern ist das ja in sich konsistent. Der Film muss nur für sich wirken und hat es eben nicht, ist abgedreht gewesen und aber ja. Ich fand den ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also ja, ich hab die Geschichte, also die dahinter stand, also er sah ganz gut aus, sah ein bisschen zu künstlich aus meines Erachtens. Ja, ein bisschen und uncanny die Geschichte war so ein bisschen sehr abgedreht, was dahinter war. Aber naja gut, ich meine, Geschmäcker sind verschieden. Richtig. Das, was ich bei Final Fantasy VII total interessant fand, jetzt bei dieser Ankündigung, war, dass sie ja vor nicht allzu langer Zeit gesagt haben, dass sie Final Fantasy VII wieder neu rausbringen. Dann waren sie alle total hype. Dann haben sie den Trailer gezeigt und gesehen, das ist eine 1:1 Umsetzung dessen, was damals auf dem PC rauskam. Und der Shitstorm war extrem hoch. Und jetzt auf einmal... man könnte fast meinen, zurückgerudert und sie machen es jetzt echt. Ja, ich habe ja schon, also wenn das, ich habe ja schon überlegt, ob das einfach eine PR-Masche war, dass die einfach dann gesagt haben, ey, ich provoziere jetzt so einen extremen Shitstorm rauf, weil dann hast du schon mal die Aufmerksamkeit. Und wenn sie dann, ich glaube, das war sogar letztes Jahr auf D3, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder auf der Gamescom, ich keine Ahnung, und wenn sie dann sagen, ja, hier, guck mal, Leute, war nur ein Scherz, weil die hauen so einen Render-Trailer nicht mal eben in ein Jahr hin, glaube ich. Also da muss schon ein bisschen mehr Zeit sein, damit du auch die Richtung hast und diese Design. Also das machst du nicht in einem Jahr so fertig, glaube ich nicht. Doch, klar. Echt? Also so einen Render-Trailer, den kriegst du schon hin. Ein Spiel kriegst du nicht hin. Auch mit der Neukonzeptionierung, weiß ich nicht. Doch, so ein Trailer, den kriegst du dann entsprechend hin. Ich meine, das machen die für die Filme ja ohnehin in der Post-Production. So lang drehen sie ja an keinem Film dann nachher, wenn sie da dann nochmal für den Trailer oder sowas dann da was produzieren müssen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das mit Absicht gemacht haben, sagen, wir hauen erstmal Scheiße raus, nämlich das Remake der PC-Version, um darauf dann nachher mit einem vernünftigen Trailer und einer vernünftigen Umsetzung zu kommen. Weil wirtschaftlich macht das überhaupt keinen Sinn. Weil du verprellst ja erstmal deine Kunden und etliche Kunden, die du verprellst hast, die kriegst du nachher auch nicht wieder. Also insofern, wenn sie das von Anfang an geplant hätten, ich glaube nicht, dass sie den Fehler gemacht hätten, da ich weiß nicht, wie man das nennen soll, dieses andere Final Fantasy 7 Stück Software rauszubringen. Ja, das ist halt, ich weiß es nicht, wir werden es wahrscheinlich auch nie erfahren, aber wichtig ist, sie machen ein Remake. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Ist für mich auch wieder gekauft, weil ich habe da wieder Bock drauf und muss meine PS1 nicht anschmeißen, obwohl das könnte ich eigentlich auch mal wieder machen. Also ich werde es mir höchstwahrscheinlich auch holen. Also ja. Ich habe immer nur so viel davon gehört, gesehen, gelesen und ich bin neugierig drauf. Ich hoffe mal, dass es gut wird. Also mein einziger Versuch mit Final Fantasy war, ich weiß nicht welches, das war 12 oder 13. Das gab es für die PS3, das habe ich versucht und es hat sich für mich zu lange hingezogen. Das ist eins der wenigen Spiele, die ich nachher wieder verkauft habe. Also die meisten liegen bei mir im Regal, auch wenn ich sie nur angespielt habe. Aber das Spiel habe ich verkauft. Also das hat mich überhaupt nicht gepackt. Und jetzt für Final Fantasy VII, da bin ich mal wirklich gespannt. Was mich aber noch interessiert, ich weiß nicht, ob das einer von euch weiß, was ist denn mit dieser schrottigen Umsetzung, Port der PC-Version, ist der jetzt gecancelt worden oder gibt's den auch? Keine Ahnung. Gute Frage. Keine Ahnung. Ich bin sowas von raus aus der Final Fantasy-Thematik, interessiert mich null. Das würde mich aber auch interessieren. Aber ich glaube, das kommt auch für PC dann jetzt in der Remake-Version. Das wird ja Sinn machen. Also. Denke ich. Okay. Also, was bei Final Fantasy halt immer eine Sache ist, ist, dass die Trailer dazu und so weiter und so fort immer sehr genial aussehen. Mhm. Immer. Immer. Es war schon immer so und ich glaube, das wird auch immer so sein. Ach so, dann meinst du, dass der Rest wird einfach nur der Port der damaligen PC-Version sein, mit den Pixel-Leuten, die da rumlaufen und immer wenn sie... Das wäre der Knaller, ey, wenn sie das machen... Das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich habe ja keins der Final Fantasy-Spiele, doch das eine, was du eben meintest, das habe ich auch mal angespielt, aber nicht wirklich gespielt, aber ich kann das nicht beurteilen, weil ich keins der Spiele so wirklich gespielt habe, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, die sind auch sonst grafisch sehr, sehr gut, sondern ich kann nur sagen, ja, das, was ich an Rendermaterial gesehen habe, das kriegen die schon sehr geil hin. Ja. Ja, warten wir es ab. Also ich bin auch, ich hoffe nicht, dass sie es so machen, dass sie einfach nur sagen, naja gut, wir machen jetzt die ganzen Render, machen wir jetzt alle neu für euch, damit die richtig geil aussehen und dann kriegt ihr einfach weiter diese 32-Bit-Scheiße und müsst mal gucken, wie ihr klarkommt. Dann hätten sie Eier, ne, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, aber ich hoffe es nicht. Also das ist nein, das machen die auch nicht. Das wäre eine Scherzbemerkung. Ja. Das würde ich jetzt auch schnell sagen, du glaubst das doch. Ja, wo wir schon dabei sind, Scherze, ne? Die nächste Ankündigung habe ich auch erst gedacht, naja, das ist eigentlich, also wenn das ein Scherz ist, ist das ein ganz schlechter. Sie haben die Kickstarter-Kampagne von Shenmue 3 angekündigt, wo ich dachte, das ist ein Spiel, was Das haben sie ja nicht nur angekündigt, das Ding sie haben ja es gestartet, ja. Ja, und sie haben es nicht nur gestartet, die haben es geschafft. Innerhalb von einem Tag hat sich das, hatten sie das Geld zusammen. Ja, sind jetzt bei 2,8, glaube ich, oder fast schon 3 Millionen. Das heißt, der deutsche Untertitel ist auf jeden Fall schon mal drin. Also das ist schon mal sehr gut. Also das reine Spielen nur in Japanisch, das würde ich nie hinkriegen. Ja, Shenmue 3, ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gespielt? Das Shenmue? Nein. Nö. Ja. Ist ein bisschen wie Yakuza. Ich habe die auch lange Zeit verwechselt, bin ich ganz ehrlich, weil das auch wieder so ein... Also ist ein total abgedrehtes Japano-Spiel mit... grob gespoilert ist es, im ersten Teil wird der Spiegel von deinem Vater geklaut und er stirbt dabei auch noch irgendwie so total krude. Und dann musst du erstmal in dem Dojo weiterarbeiten. Wo waren wir? Shenmue 3. Beziehungsweise du hattest gerade vom ersten Teil erzählt. Genau, ja, erster Teil, man spielt halt einen Japaner, Chinesen, einen Asiaten. Und im ersten Teil stirbt halt der Vater und der Spiegel von dem Vater wird geklaut und der Spiegel? Ja, ganz wichtig. Und da ist ein Kirschbaum und ein Haus und du kannst durchs Haus gehen und Bücher lesen und so Zeugs halt. Dann versuchst halt dann den Spiegel wieder zu kriegen und musst komische Aufgaben erledigen und im zweiten Teil fährst du, glaube ich, sogar Gabelstapler, weil du Geld verdienen musst und es ist eigentlich wie eine Lebenssimulation kann man nicht beschreiben. Es ist halt wirklich kompletter Scheiß, eigentlich, wenn man es mal so ganz über den Daumen zieht. Aber er hat halt wieder sowas Spezielles, sowas Liebevolles, Detailliertes, wo alle Fans komplett steil gehen, weil sie halt sich da so verlieren können, auch wieder in dem Spiel. Und es war nie ein sonderlich gutes Spiel. Also ich habe den ersten Teil habe ich gute 12 Stunden gespielt, den zweiten Teil habe ich angefangen und bin einfach kaputt gegangen an den blöden Untertitel gewälzt die ganze Zeit. Es spielt sich hakelig, oder es hat sich hakelig gespielt, es sah nicht unfassbar hübsch aus, es hatte Ladezeiten aus der Hölle, aber es hatte wieder so einen bestimmten Charme, deswegen geht das Ding auch gerade wieder so steil durch die Decke, weil man muss dazu sagen, der zweite Teil war nicht abgeschlossen, also die Story war nicht abgeschlossen, es war halt ein Monster-Cliffhanger im zweiten Teil. Und man hat halt immer gedacht, naja gut, das wird halt nie fertig. Damit haben sie jetzt auch geworben, ne? Ja, genau, damit haben sie jetzt auch geworben. Ja, und jetzt wird es halt gemacht. Also, ich freue mich. Bis drauf weiß ich noch nicht, aber ich habe jetzt erstmal mit 5 Euro mitgebackt, um wenigstens ein bisschen was zu machen und dann vielleicht setze ich mein Back noch ein bisschen höher und hole mir die digitale Version und dann schauen wir mal, ob ich damit noch warm werde. Aber ich finde es halt cool, dass du hast richtig beim Kickstarter jetzt quasi bezahlt, ja? Na klar. Also wenigstens ein Fünfer. Mit einem Fünfer bist du dabei. Okay. Mhm. Aber für einen Fünfer kriegst du ja noch nichts, ne? Nö, das war ich wollte es erstmal nur, dass es ermöglichen, also und dabei sein halt, ich fand halt diese Idee gut, dass sie jetzt noch sagen, okay, für den letzten Rest müssen wir halt die Community mit reinholen, das ist halt dann so eine erste Marktsondierung. Ja, und diese Marktsondierung ist mal leicht durch die Decke gegangen, würde ich mal so sagen. Und ja, unterstützen, weitermachen. Vielleicht kommen noch mehr so geile Spiele, wer weiß. Weitermachen ist doch auch ein gutes Thema. Wir machen einfach weiter. Genau. Shenmue, haben wir drüber gesprochen. Nächster Titel, hat mich gewundert, dass der auf der E3 überhaupt nochmal was zu gezeigt wurde. Denn es kommt ja schon nächste Woche raus, und zwar Batman Arkham Knight. Ach, das kommt nächste Woche schon raus? Ja. Das Release ist 23. Juni. Okay. Deswegen bin ich überrascht gewesen, dass es halt jetzt da rauskommt. Ich habe es schon, ich habe es vorbestellt. Schon länger. Freue mich darauf. Ich habe die anderen Batman-Spiele alle gespielt und auch durchgespielt. Und ich glaube, das wird wieder richtig nett. Das war der Trailer mit dem gebackenen Joker, ne? Ja. ich, War da ein gebackener Joker? Ich hab's gerade nicht im Kopf. Ja, er war doch da aufgebahrt und dann wurde er halt weggefackelt. Und ich war ein bisschen irritiert. Ich habe das gesehen und danach kam doch noch das mit, wo man in der Ego-Perspektive irgendwo ist und dann auf einmal Zombies waren und da war ich komplett... Da hatte ich wieder ganz viele Fragezeichen über meinem Kopf. Das sah nicht aus wie Batman, ne? Genau, da habe ich auch geschrieben, ist das jetzt noch Batman? Und dann kam ja der Verweis zu der, wie heißt der Fröbel da noch? Deathcrow? Scarecrow. Und dann hat es für mich wieder ein bisschen Sinn ergeben. Wobei ich sagen muss, ich werde mit den Batman-Spielen halt leider nicht warm. Sie sind wirklich alle super, aber ich mag diesen komischen Fledermaus-Menschen nicht. Ich weiß nicht. Also ich werde da wirklich nicht mit warm. Ich find die Filme alle gar nicht so scheiße. Dark Knight finde ich cool, aber ich weiß es nicht. Ich finde diesen weinerlichen, reichen Arschloch-Idioten, der nur geil ist, wenn er eine Maske aufhat. Ach nee, du weiß nicht. Also ich muss sagen, ich bin Batman-Fan, habe etliche Comics hier und ist einer meiner Lieblings-Comic-Helden. Dafür also muss ich dir wahrscheinlich nicht mit Spider-Man kommen. Also das ist doch, habe ich auch alle hier. Scheiße. Hast du Bettwäsche von, ne? Okay, dann nee. Bin ich ein schlechter Mensch. Ich spring gleich vom Balkon. Erste Etage. Also, ich muss sagen, also der erste Batman, also das erste Batman-Videospiel oder neuere, das in dem Irrenhaus gespielt hat, das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und deswegen bin ich sehr enthusiastisch an den zweiten Teil rangegangen und habe festgestellt, da war mir schon zu groß eigentlich. Und hat mich nicht so wirklich begeistert. Junior fand ihn auch toll. Aber mit dem Teil hat es mich dann verlassen und danach habe ich auch keinen weiteren mehr gespielt. Also das im Irrenhaus, ich glaube Batman Arkham Asylum war das. Ja. Ja. Hat mich total geflasht, aber die danach nicht mehr. Und deswegen bin ich jetzt auch bei dem aktuellen, bei Arkham Knight, werde ich mir höchstwahrscheinlich nicht holen. Ja, okay. Ich persönlich bin da noch etwas unentschlossen, muss ich dazu sagen. Ich habe den ersten Teil gespielt, den zweiten Teil Arkham City habe ich gespielt. Fand ich auch sehr, sehr gut. Irgendwie war das total gut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ist subjektives Gefühl, ist momentan nicht meine Zeit für Batman. Es ist vielleicht so irgendwie später im Jahr, habe ich bestimmt noch mal Bock, das zu spielen, aber Fokus liegen momentan auf anderen Spielen, die mich mehr reizen. Vielleicht auch einfach so reine Singleplayer-Games, irgendwie, weiß ich nicht. Ja, vor allem, sie müssen jetzt aufpassen, dass Batman nicht das neue Assassin's Creed wird, ne? Ja. Das ist halt noch so das Problem, was ich da sehe, dass sie nachher das Thema irgendwo nachher zu ernst nehmen, sag ich jetzt mal so, und dann kommt da auch so ein Marketingmanager und sagt, wir machen das Batmobil jetzt so, dass du es kaufen musst oder per Companion-App freischalten musst oder keine Ahnung was, und wenn das natürlich kommt, dann... Aber haben sie nicht das Problem schon? Also ich meine, das ist doch, gab doch dieses eine Prequel und das ist doch bei weitem nicht so gut angekommen und ist auch nicht von Rocksteady Games gewesen. Aber das ist ja jetzt von Rocksteady Games, ne? Das, also das Spiel, das was jetzt kommt. Jetzt wieder. Ja. Das, was jetzt kommt, wieder. Aber die haben es doch auch fast inflationär, dann die ganzen Batman-Teile. Nach Arkham City gab es doch noch dieses Prequel, oder nicht? Mir nicht bekannt. Das war mir jetzt auch so nicht bewusst bekannt, zumindest. Mir nicht bekannt. Also, Sören wird das auf jeden Fall spielen. Sören wird davon auch berichten. Ne? Der wird sicherlich in der Community schreiben. Und, definitiv. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, ein gut gemachtes Prügelspiel und auch, glaube ich, ziemlich spannend, gut erzählt und so weiter. Die Atmosphäre war schon im ersten und im zweiten Teil echt, echt gut. War Batman-mäßig. Ne? Also, das können die einfach bei Rocksteady, das muss man sagen. Ist sehr authentisch, finde ich. Bin mal gespannt, so Scarecrow als Hauptgegner, ne? Ja, ich bin auch gespannt. Lass uns mal überraschen. Das, was ich meinte, war Batman Arkham Origins. Ach, ja, Splash stimmt. Damage. Ja, genau, richtig, Arkham Origins. Das kam gut an. Das habe ich mir auch ganz bewusst nicht geholt. Das, guck mal hier, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das muss so schlecht gewesen sein, dass es in der Wahrnehmung gar nicht auftauchte. Ich überlege gerade, welches das ist, weil ich habe es garantiert hier, aber ich komme gerade nicht drauf. Ist so gut in Erinnerung geblieben. Hey, das war, glaube ich, ein PS3-Titel. Das hatte einen kompletten Impact auf dich, ne? Ja, war also grandios, dieses Spiel. Du hast Origins gespielt, Dörren. Ja, habe ich auch bestimmt. Es geht nur gerade an mir vorbei. Ja, siehst du, so gut war es schon. So gut war es, genau. Möchte der Mick jetzt wirklich tatsächlich noch ausgiebig über Projekt Morpheus sprechen? Ganz kurz. Sie haben eigentlich über Morpheus fast gar nichts gesagt. Sie haben es kurz gesagt, dass es auf dem Showfloor ist. Haben allerdings, was ganz, ganz cool war, Riggs angekündigt. Das ist quasi ein kompetitiver Arena-Shooter, was richtig, richtig cool sein könnte, muss man sehen. Also du kannst über Morpheus eh nicht viel sagen, wenn du es nicht ausprobiert hast. Was ganz interessant war, dass sie gesagt haben, dass man vier Morphösen an die PS4 anschließen kannst gleichzeitig. Wie das funktionieren soll, weiß ich noch nicht so genau. Weil irgendwie, wir haben nur zwei USB-Stecker, wir haben nur einen HDMI. Wie sie das machen sollen, wüsste ich gerne mal, ob da ein Hub zwischengeschaltet wird oder so, keine Ahnung. Da muss doch auch Rechenleistung für drauf gehen. Also. Ihr habt da keine Ahnung, wie sie das machen wollen, das würde mich auch mal interessieren. Das haben sie auf jeden Fall so gesagt. Ja, schon. Also da war nicht viel. Leider. Keine Preise, kein Release. Es wird gemunkelt, irgendwas um die 300 Euro soll das Ding kosten und irgendwann nächstes Jahr kommen. Ja, für mich sowieso. Völlig uninteressant. Ich bin Brillenträger und okay. Für Brillenträger ist die ganze 3D-Geschichte mit Brillen schwierig. Das Richtige. Ja. Weg. Weg. Call of Duty Black Ops 3. Wo wir schon bei weg sind. Weg. Ja, also eigentlich bin ich persönlich bin, ich habe zuletzt Black Ops gespielt. Das ist aber auch das letzte Call of Duty, was ich gespielt habe. Gar nicht wahr, ich habe Ghosts gespielt, habe es aber eigentlich auch nicht wirklich durchgespielt. Irgendwie werde ich mit Call of Duty, die machen zwar eine nette Story, aber die Story ist meistens so kurz, dass sich für mich das Spiel eigentlich nicht wirklich lohnt. Also ich habe und Multiplayer spiele ich es nicht, weil es ist mir zu hektisch. Genau, also das die einzige Sache, die ich an Call of Duty immer richtig, richtig knaller fand, war halt der Multiplayer bis zu Modern Warfare 3. Dann habe ich halt gemerkt, dass ich ungefähr doppelt so alt bin wie alle Menschen, die da im Online-Modus umherspringen. Das war, weiß ich nicht, da bin ich dann raus gewesen. Und ich habe dann jetzt den Trailer gesehen und habe einfach gedacht so, ja, ist ja exakt das Gleiche wie sonst auch. So, also mir fehlt ein bisschen Innovation. Ja, jetzt gibt es noch einen Panzer-Mech, der da umherrennt. Es ist noch mal ein bisschen mehr umhergesprungen. Und das war's. Aber, weiß ich nicht. Aber gibt es nicht tatsächlich eine Neuigkeit? Gibt es nicht jetzt einen Koop-Modus, den es vorher nicht gab? Ja, ich glaube auch Vierspieler-Modus, oder? Vierspieler-Koop? Weiß ich nicht genau. Vierspieler-Koop? Ja gut, sie hatten ja schon mal einen Koop mit den Spec Ops damals in MW2 war das, glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ist ja auch egal, aber es ist halt auch wieder so ein Spiel, wo man sagen könnte, ey Leute, macht mal wirklich 2 Jahre Pause. Mir geht halt dieses jedes Jahr in Call of Duty, jedes Jahr Assassin's Creed, dann FIFA. Jedes Jahr NHL, ne? Ja. Sören als gewaltiger NHL-Fan. Ich weiß gar nicht, was du gerade meinst. Es ist ja gut, aber es reicht ja, wenn sie wenigstens sagen, okay, wir machen alle 2 Jahre ein Spiel und geben euch dann ein Patch hinterher mit den aktuellen Spielerdaten oder was weiß ich was, oder ihr kriegt noch ein Map-Pack extra, so wie es Battlefield halt gemacht hat. Jetzt überleg mal, wie lange wir das schon zocken, das Vierer. Ja. Also, das reicht doch auch. Also, das muss doch nicht jedes Jahr neues sein, ey. Ja, die wollen Geld verdienen und damit lässt sich leicht Geld verdienen, weil das viele Leute kaufen. Ja, leider. Und du als Kunde hast ja die Möglichkeit, nur jedes zweite Jahr einzusteigen. Ja, mache ich auch. Also, ich steige jetzt gar nicht mehr ein. Jetzt haben sie halt einen Kunden verloren. Selber schuld. bin halt raus. Also ich werd wahrscheinlich, der Paul wird mich sowieso hassen, wenn er den Podcast hört. Der wird denken, ne, alle Spiele sind super toll und meine beiden einzigen Spiele macht er hier komplett schlecht. Tut mir leid, Paul musste durch. Leben ist kein Ponyhof. Geschmäcker sind verschieden, ne? Ja, leider. Also ich war früher ein Call of Duty-Fan. Ich fand alles super. Ich fand es mega geil. Es hat sich super gespielt. Nur es ist online halt immer mehr zum Kindergarten verkommen. Und mir hat ja, irgendwann... Heißt ja nicht umsonst Call of Mutti. Oh, haben wir schon einen flachen Freitag heute, ja. Ja. Das ist die späte Stunde, ne? Ja, wunderbar. Tja. Ja, Call of Duty, habt ihr noch was zu sagen? Nein, überhaupt nicht. Nicht wahrscheinlich. Nicht. Vielleicht spielt es diesmal auf dem Mond noch zwischendurch eine Kampagne. Frag hier, frag den Woody. Frag den Woody. Woody kauft es eh. Ja, ja. Hier, Star Wars Disney Infinity. Genau, kauf Woody nämlich auch. Und du auch, ne? Du wirst das haben. Du wirst lachen, ey. Das war die schlimmste Verarsche auf der Sony PK, die ich je erlebt habe. Es lief direkt vor Disney Infinity, lief so ein Trailer mit ganz viel zusammengeschnittenen Sachen und so weiter, ne? Also nix. Denkt man sich auch so, boah, jetzt ist das Ding durch hier, die PK, das, jetzt sehen wir nichts mehr. So, und auf einmal wird es dann dunkel und du hörst nur das Star Wars Theme. Denkst du, bäh, geil. Instant Gänsehaut, denkst, okay, jetzt kommt Battlefront, dann kommt da dieser eine schön geleckte raus und erzählt dir was von Disney Infinity Star Wars. Da bin ich fast durchgedreht hier. Ich so, das ist doch aber jetzt da hast, da hast du doch jetzt schon, da hast du doch jetzt Jahre drauf gewartet, oder nicht? Auf Disney Infinity? Ja. Vor allem ja. Mit Star Wars. Ich wollte mir schon immer ja, so genau. Star Wars Figuren hinstellen. Die gibt's ja noch gar nicht in anderer Form. Also die muss ich unbedingt haben. Und ich war halt total geflasht und hab direkt 17 Vorbestellungen rausgehauen. Also so eine Scheiße habe ich, ohne Witz, also lächerlich. Aber das war's auch schon, was man zu Disney Infinity sagen sollte, dass es ein Haufen Geldscheiße ist. Alle nur Geld verdienen, genauso wie Amiibo und Skylanders und wie heißt das andere noch da? Vergessen. Egal. Weiter. Richtig. Egal. Weiter. Ja. Star Wars Battlefront. Yes. Yes, baby. Oh ja. Alle wollen. Alle gleichzeitig. Wollen. Alle haben schon vorbestellt, alle wollen. Shut up and take my money. Ja, also das alles. Sah ja wohl absolut genial aus. Also das war ja echtes Star Wars Feeling. Ja. Man hat den Kampf auf Hoth gesehen. Das wirkte wie im Kino. Mhm. Nur, dass man diesmal selber mitspielen kann. Du konntest im AT-ST, im AT-AT sitzen und mit TIE Fightern rumfliegen. Und also, ich glaube, mehr Star Wars geht nicht. Ja, nee. Und dann ganz zum Schluss siehst du auch noch Luke und Darth Vader gegeneinander kämpfen, denkst du so, fuck. Und dann sagen sie, oh Gott, das darfst du auch noch selber spielen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das war krank. Also wer sich das Spiel dann nicht mehr vorbestellt hat, der weiß es nicht. Und ist auch der, für mich der legitime Nachfolger von unserem Battle-Montag. Also das ja, Ding sah gut aus, ne? Sah gut aus. Tot spielen, ja. Sah echt gut aus. Also ist... ja, begeistert einfach, ne? Die Original Sounds, ist natürlich die Frage, wer darf dann am Ende irgendwie das Schwert übernehmen, ne? Wer ist das? Ist es vielleicht der Beste? Ist das irgendwie so eine Art? Nee, da liegen Power-Ups. Der liegt genau. Ja als Power-Up rum und dann darfst du entscheiden, ob du den spielen willst oder ob du deinen Charakter weiterspielen willst. Also Luke musst liegt dann einfach, da als Power-Up rum. Ja, genau. Kann man einer den Luke aufheben? So habe ich das zumindest gesehen und so habe ich das auch schon vorher in der News gesehen. Wird auf jeden Fall trotzdem genial und ist bei mir auf jeden Fall vorbestellt. Ich sehe schon kommen, dass wir uns montags immer drum kloppen, wer Luke sein darf. Ich will heute Luke sein. Nein, nee, ich will heute Luke sein. Ich will Vader sein. Richtig, ich nehme Vader. Ich nehme Vader, okay. Dann wir beide. Ist auch geil. Dann ballerst du da rum, weiß ich nicht. Und dann plötzlich ist es so mitten auf der Karte, ne? Und du bist da beim Schießen und hinten sind Schwertkämpfe. Also alle stellen sich im Kreis auf und sagen genau. So, und los. Das wird es auch geben. Also, ja. Also ich freue mich wirklich. Im November ist es dabei, ne? 17. November, ist das richtig? Offiziell soll es rauskommen 15. am 19., glaube ich. 19. November ist mein Stand. Okay, egal. Also es kommt Mitte November. Sobald Amazon liefert, habe ich es. Ja, genau. Es wird bei mir genauso sein und es wird wahrscheinlich dann auch der erste Battlefront-Montag wird dann der Montag da drauf sein. Mhm, exakt. Da sind wir alle schon hochgelevelt. Ja, wahrscheinlich. Ja, und haben massig Schlafdefizit. Ja, das macht nix. Jo, dann kommt ja jetzt der nächste Knaller, also Star Wars Battlefront, EA, scheißegal. Ne? Ob EA jetzt gut oder schlecht ist, das kaufen wir alle. EA, hier ist unser Geld. Als nächstes Naughty Dog. Naughty Dog, bekannt für gute Spiele. Das letzte große von Naughty Dog war The Last of Us. Pflichttitel für PS4 und PS3. Absolut, wie ich finde. Eines der besten Stories überhaupt, die ich jeweils in einem Videospiel gesehen habe. Uncharted 4. Die Uncharted-Reihe ist ja auch eine der erfolgreichsten auf der PlayStation überhaupt. Ich habe Uncharted 3 damals gespielt auf der PS3 und war absolut überrascht, wie großartig die Grafik ist, vor allem in der Wüste. Aber spielerisch war ich nachher ziemlich abgenervt davon, von diesen Ballereinlagen zwischenzeitlich und mit dem isseligen Fadenkreuz, was du da hast, und also war nicht so klasse. Uncharted 4, Gameplay-Trailer gesehen, weiß ich auch nicht. Was habt ihr? Also die ersten beiden Uncharted-Spiele habe ich angespielt, auch nur angespielt, aber mehr auch nicht, und ich werde da nicht so wirklich nicht mit warm. Also ich fand die Steuerung damals irgendwie hakelig, keine Ahnung, und seitdem habe ich mich da irgendwie nicht mehr rangewagt. Also ich habe alle Teile auf der PS3 gespielt, lediglich die Ableger, ich weiß nicht, auf der Vita gab es, glaube ich, einen Ableger, den habe ich nicht gespielt. Ich muss sagen, die ersten beiden fand ich richtig klasse. Der dritte hat auch noch Spaß gemacht, hatte nachher allerdings gerade in der Wüste so ein paar Längen, sodass ich mich da dann so ein klein bisschen zwingen musste. Und hier bei dem aktuellen Teil, das, was wir auf der Pressekonferenz sehen durften, muss ich sagen, die Grafik, absolute Granate. Also das, was da an Objekten kaputt geht, während sie mit dem Jeep da durch die Gegend rasen, echt der Bringer, aber ich habe irgendwie, während sie ja da weggefahren sind, folgt ihnen immer so ein Wagen mit einem Geschütz drauf. Und ich habe ein Déjà-vu gehabt. Gut, sie suchen sich immer neue Wege, wo sie dann durch die Häuserschluchten brechen müssen und durch irgendwelche Zäune, und sieht alles wahnsinnig toll aus. Aber so vom Spielerischen her habe ich mich jedes Mal gefragt, sag mal, wenn die jetzt querfeld einfahren, warum kann dann der schwere Panzer jedes Mal vor denen sein? Also es ist halt, ist auch wieder, ist Uncharted-typisch wieder komplett übertrieben, nicht immer logisch. Ich meine, gut, das ist aber normal. Indie-Filme sind auch nicht logisch, nicht immer. Gerade der letzte nicht. Aber ich finde es halt immer noch gut. Ich war jetzt ein bisschen enttäuscht, dass das zweite Mal hintereinander wieder so langes Gameplay zeigen. Was, klar, das hat nicht viel gespoilert, aber weiß ich nicht. Das, dann lieber nochmal irgendwie was anderes ankündigen. Wir wissen alle, dass Uncharted kommt. Dann lieber nochmal so einen kurzen Trailer, wo sie irgendeine Person vorstellen. Zum Beispiel den Bruder. Das hätte ich super geil gefunden, wenn sie da noch ein bisschen mehr gezeigt hätten von dem. Oder ja gut, dass sie gezeigt haben, war ja auch schon mal viel wert, dass der alt geworden ist. Das hat man deutlich gesehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird ein schöner Abgesang auf wenigstens den Teil der Serie. Und dass es nicht so tot reiten. Das wär schön. Okay, wollte da noch jemand was zu sagen, sonst würde ich mal eben so ein bisschen. Okay, wir sind jetzt, glaube ich, gut 2 Stunden hier am Reden und sind immer noch bei der Sony PK. Ich glaube, die nächsten Themen reißen wir nur mal so kurz an, dass wir so langsam mal glaube, die meisten Hörer sind schon eingeschlafen. Wer jetzt noch dabei ist, herzlichen Glückwunsch. Okay. Dann habt ihr jetzt, ihr habt das Beste verpasst. Dann jetzt kommen die ganzen Witzfeuerwerke, Power-Excellence. Jetzt geht's hier richtig ab. Jetzt kommt der dran ist, der jetzt ist, kommt der Niveau-Limbo. Wir haben also quasi noch zwei News, die sind, glaube ich, abseits der PK von Sony irgendwie rausgekommen. Einmal kommt Heavy Rain und Beyond Two Souls kommen beide für die PS4. Finde ich ziemlich cool. Ich habe beide Spiele nicht gespielt, freue mich aber drauf, die spielen zu dürfen, weil sie eigentlich auf meiner Playliste noch irgendwo stehen. Werde ich auch so machen. Also ich werde sie auch extra dafür nachholen. Ich habe sie mir auch bewusst deswegen nicht gekauft, weil ich mir sowas schon fast gedacht habe. Also gerade bei Beyond habe ich es mir gedacht. Und die werde ich mir beide schön gemütlich mal an einem Wochenende geben, denke ich, wenn sie dann kommen. Des Weiteren, wie gesagt, wenn ich jetzt noch immer was sagen will, einfach reinschmeißen, hat Sony gestern einen Media Player für die PS4 angekündigt, auch direkt ausgeliefert, inklusive DLNA-Support und USB-Support. Heißt, ihr könnt also jetzt auch Filme über euren Media-Server streamen oder Musik oder Fotos oder was auch immer ihr wollt. Hab das gestern kurz ausprobieren wollen, aber meine Festplatte hatte nicht das Format, was die PS4 gerne haben wollte. Was hat sie denn? Also was will sie denn? Wieder FAT32? Ich gehe da mal von aus, dass sie FAT32 haben wollen. Mhm. Also ich habe es übers Netzwerk ausprobiert heute und das hat einwandfrei funktioniert. Also per USB habe ich das nicht ausprobiert. Das hat ja vorher mehr oder weniger schon funktioniert. Ja, musikmäßig, ja. Ja. Das, was ich festgestellt habe, wenn man im MIDI Player ist, kann man Musik abspielen und dann wird sie im Hintergrund abgespielt. Aber wenn du mitten in einem Spiel bist, dann kannst du nicht in den Media Player wechseln, weil du dann das Spiel pausieren musst das, und das den Hintergrund unterschließen. Das funktioniert dann quasi bei Spotify besser. Weil das kannst du pausieren und so weiter, alles über das PlayStation-Menü dann direkt. Ja, oder über die... Über die Handy-App, genau. Ja. Ich finde es gut, dass sie ihn endlich rausgebracht haben. Ja. Dann haben wir noch. Entschuldige bitte, bei welchen Spielen hört ihr Musik? Fast überall. Ja, nicht fast überall, aber bei einigen, was weiß ich. Ich habe letztens bei NHL im Hintergrund Musik angehabt oder bei FIFA. Ich bei keinem, aber ich wollte es mal ausprobieren, ob die App funktioniert. Also Project Cars, Destiny, eigentlich so gut wie überall. Jetzt haben wir noch vier Spiele auf der Liste, die wir zumindest nochmal eben anreißen wollten. Jeder mit einem kurzen Statement irgendwie. Fangen wir an mit Fallout 4. Gekauft. Ja. Warum? Weil einfach Fallout 3 Knaller war, Fallout 4 macht wahrscheinlich nicht viel besser, nur größer. Sieht ein Ticken besser aus. Der Hund sieht immer noch ein bisschen komisch aus, aber ist mir egal. Fallout 3 war einfach ein Knallerspiel. Du holst jetzt auch die Pip-Boy Edition, oder? Puff. Muss ich mit der Finanzministerin besprechen. Das weiß ich noch nicht. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Was ich mir hole, ist egal, aber ich werde es mir definitiv holen, weil ich wahnsinniger Hype um das Spiel. Warum? Warum? Weiß ich nicht. Also es war bei Fallout 3, konnte ich es mir auch nicht erklären, warum das so gehypt wurde. Dann habe ich es gekauft, dann habe ich es gespielt, habe die erste Tutorial spielt ja im Vault und da machst du ja deine Charakterbildung und da hat es schon angefangen, mich zu packen und es hat halt auch wieder, es ist wieder so ein Atmosphäre-Spiel, es hat von allem ein bisschen, also muss man kaufen. Ich kauf's. Das ist ein Atmosphäre-Spiel. Na gut, das ist gut, wenn die Atmosphäre gut ist. Ich hab fast mal früher überlegt, Fallout 3 zu kaufen, aber 4? Du hast fast mal früher überlegt. Ja, ja, und dann als dann Lost Vegas oder so ähnlich, wie es hieß, ne, rauskam, oder Las New Vegas. Vegas. New Vegas, genau. Da habe ich dann auch nochmal überlegt, aber irgendwie, ich hatte dann irgendwie bei Fallout dann noch irgendwie immer Stalker im Hintergrund, weißt du? So, und ja, also, ja, das ist, es hat ja leichte Stalker-Anleihen, also du meinst diesen großen Faktor, meinst du wahrscheinlich? Ja, genau. Habe ich auch erst gedacht, ich bin ja eh so eine Schissbox, also... So meine ich das nicht. Ich bin aber eine Schissbox, also ich hatte vorher diese Befischung, aber so schlimm ist es gar nicht. Es ist auf jeden Fall ein reines Rollenspiel in meinen Augen. Ich habe Fallout 3, glaube ich, angespielt, noch nicht wirklich weit gespielt. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht später irgendwann ist jetzt für mich kein Must-Play, sag ich mal so, sondern eher irgendwas, was ich vielleicht später nochmal hole. Okay. Rainbow Six Siege. Ja. Kaufen? Nicht kaufen? Ich glaube, ich kaufe es mir doch nicht, weil ich glaube, dass das Spiel hohl ist wie eine Holzwand. Um es mal so zu sagen. Den Cover zu entsprechen, ne? Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Die haben jetzt so ein bisschen gezeigt, dass es auch nochmal bei Rainbow Six Siege, ne? Also zwei Viererteams gegeneinander, irgendwie erst ganz coole Idee, letztes Jahr auf der E3 vorgestellt, ne? Man Geiselbefreiung aus verrammelten Häusern oder verrammelten Flugzeugen jetzt. Ich glaube, das ist relativ neu, ne? Mit der Trailer, mit dem, dass du auch Flugzeuge befreien kannst und so weiter und so fort. Aber ich jetzt auch wieder nichts Neues. Irgendwie so ein merkwürdiger Trailer, kein hammerhartes Gameplay gezeigt bisher. Ich werde damit nicht warm. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist flach also und ruhig. Für mich Rainbow Six fand ich früher war ziemlich geil. Das war ja immer noch so ein bisschen mit Strategie und du konntest dann auswählen, wie du da reingehen willst und so weiter und so fort. Mhm. Auch im Singleplayer-Modus. Ich glaube auch Multiplayer ich werde es mir nicht kaufen. Multiplayer, weiß ich nicht. Ich habe so viele Spiele, die ich Multiplayer spielen könnte. Aber irgendwie pendelt sich das meistens dann bei Battlefield ein, beziehungsweise dann ja nachher Battlefront. Und ich brauche nicht ein Spiel, was für mich dann irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Also ich bin bei dem Spiel raus. Wie geht's denn anderen? Ich habe im Rainbow Six noch nie so einen Bezug zu gehabt, keine Ahnung. Also ich werde vielleicht mal reinschauen, aber kaufen, nee, denk nicht. Und der Andreas ist völlig raus. Bei den Spielen, die jetzt dann noch kommen, bin ich, glaube ich, insgesamt raus. Also ich habe bisher kein Fallout gespielt, ich habe bisher kein Rainbow gespielt und bei den nächsten beiden bin ich gespannt. Das nächste, was kommt, was auf der Liste steht, The Division, hat ja, glaube ich, jeder schon von gehört, aber ich weiß nicht, ich werde mir die Tests angucken, ich werde mir die Berichte dazu angucken, aber ob ich mir eins von den noch kommenden Spielen tatsächlich zulegen werde, weiß ich nicht. Also The Division ist bei mir sowas von gekauft. Ja, die haben jetzt nochmal die Welt, glaube ich, ja verkleinert. Das war so die letzte große News, die da rauskam. Mhm. Aber das, was ich an Gameplay gesehen habe auf der E3, kaufe ich. Trotz des Grafik-Downgrades? Weißt du, das ist mir so egal. Trotzdem deshalb, ja. Das Spiel ist nicht so schnell wie zum Beispiel in Call of Duty. Ne? Es ist aus der Third-Person-Perspektive, es ist taktisch. Hat ein interessantes Setting. Da ist viel schief gegangen. Also glaube ich mal, so ist zumindest das, was kommuniziert wurde. Ne? Es ist viel schief gegangen. Riesenwelt erst, drei Studios dran, plötzlich kommt ein viertes hinzu. Oder waren es zwei Studios, jetzt kommt ein drittes hinzu. Weiß ich nicht. Dann wurde die Welt verkleinert, dann gab es einen Grafik-Downgrade. Alles nicht so die beste Presse, aber ich habe jetzt auch so ein PvP-Video gesehen. Das fand ich super. Das fand ich echt interessant. Also ich weiß nicht, was du gesehen hast. War das, wo er ja am Schluss da alle erschossen hat? Weiß ich nicht, ja. Ich habe es nicht bis zum Ende geguckt. Also, das war auf jeden Fall kein PvP, sondern das war so, ja, die sind in so ein Gebiet reingegangen, da sind auch, ich sag mal, so aus wie eine Geiselnahme. Nicht-Spieler-Charaktere und da kommen dann auf einmal zwei fremde Leute damit zu. Ja, irgendwie Dark Area, ne? Ja, genau. Und dann haben die mit zu sechst quasi das gelöst und also das fand ich schon ziemlich cool. Genau, mit den ganzen Gadgets, die du da hast und so. Genau. Das finde ich interessant. Also könnte vielleicht auch so ein Titel sein, den man mehr so Social Gaming mäßig, ne? Also da stehe ich ja total drauf, dass einfach Leute über die Google Plus Community dann da dich verabredest. Wir nutzen halt das Hilfsmittel Google Plus Community. Eigentlich will ja die PlayStation oder soll ja die PlayStation jetzt zum Beispiel oder die neuen Konsolen, das sollst du ja alles über die Game Lounge irgendwie schaffen, ne? Und deine Partys machen, aber im Prinzip verabreden tun wir uns ja alle irgendwie über Social Network. Ja. Und das könnte ich mir bei The Division auch sehr gut vorstellen. Genauso also was mich auf jeden Fall freut, ist es bei, dass es endlich für The Division einen Erscheinungstermin gibt, und zwar 8. März 2016. Ja. Das Ostervorgeschäft. Ja, genau. Ich glaube da noch nicht dran. Ach, natürlich. Der ist fix. Natürlich. Wenn die das sagen, dann ist das so. Das ist schon immer so. Bei jedem Spiel, wenn da ein Release-Datum kommt, dann ist das so. Alter, das ist noch ein Dreivierteljahr. Ein ganzes. Bis dahin kannst du noch, viel spielen. Genau. Bis dahin. Zeit ist genug. Ne? Können wir erstmal Battlefront auf Level 100 hochleveln. Ich gucke mir das an, wenn der Sören sagt, das ist gut, und er hat auch gespielt und sagt immer noch, das ist gut, dann kaufe ich mir das auch. Aber genau. Das ist eine Ansage. Ich glaube, da kann ich mit konform gehen. So, letztes Spiel für heute, dann sind wir, glaube ich, erstmal durch. Ghost Recon Wildlands. Hat sich das jemand angeguckt? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay, Ghost Recon Wildlands ist ein Shooter. Früher ziemlich geil, war Open World, nein, war nicht Open World, ist ein Koop-Shooter und ist jetzt das erste Mal Open World. Den Trailer, den ich dazu gesehen habe, hat mich echt, fand ich sehr, sehr geil. Da war ging es darum, dass da ein Drogengeschäft irgendwo lief und du dann den quasi ausheben musst, und du hast halt verschiedene Möglichkeiten. Gehst du frontal rein oder wartest du bis nachts und keine Ahnung was. Ziemlich cool, ziemlich große Welt. Ja. Ist das ein Dings? Ja, ist das Ding nochmal? ich komm nicht drauf. Wie hieß dann dieses Wort? Taktik-Shooter? Nein. Es ist Militär-Taktik-Shooter. Ja, nein, das meine ich aber nicht. Ich meine Open World. Ja, Open World. Dieses Wort. Krass. Ja, also, Entschuldigung. Wird Open World sein. Also den Trailer kann ich nur jedem empfehlen. Es ist halb zwölf, mein Kopf kann nicht mehr so gut. Ja, also den Trailer kann ich nur jedem empfehlen, der Bock hat auf Taktik-Shooter. Den du nur noch Koop spielen kannst, der dann auch noch Open World ist. Also wer keinen Bock auf Rainbow Six hat, kauft Ghost Recon, richtig? Ja, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Rainbow Six sehe ich schon wieder mehr als ein bisschen was anderes, ne? Okay. Ja. Und das sind zwei Spielereien, die haben Rainbow Six ist Close Quarters. Deutlich. Und bei Ghost Recon hast du halt diese riesen Fläche, wo du dann auswählen kannst, was du als nächstes, welchen Gangster du als nächstes hops sehen willst. Und es ist einfach so. Termin gibt's leider noch nicht. Frühestens irgendwie November 2016, also noch eine halbe Ewigkeit hin. Ghost Recon ist ja auch eher PvE, ne? Also genau. Du als Team gegen irgendwelche computergesteuerten Gegner. Hast du gerade gesagt, frühestens Ende 2016? Ja, habe ich. Alter. Und also dann brauchen wir uns eigentlich darüber nicht unterhalten. Ne? Bis dahin hat sich das Spiel ja dreimal gedreht. Ja, wahrscheinlich. Für mich ist Ghost Recon einfach nur so, verbinde ich auch mit Tom Clancy, der ja auch mit Namensgeber oder wie auch immer Ideengeber für Division. Ja, inzwischen wahrscheinlich nur noch Namensgeber. Ist dann ja. Aber weiß nicht, Tom Clancy ist für mich ein ganz großer. Ich habe die Bücher gelesen, fast alle. Und wie viele Bücher hat er denn? Hat er nicht so um die 300 Bücher oder so? Ja, gut, so viele habe ich jetzt nicht von ihm gelesen, aber. Ist so einer wie Jason Dark, der doch hunderte John Sinclair-Romane geschrieben hat. Weißt du, die Liga, ne? Der ist zum Beispiel für Jagd auf Rote Oktober verantwortlich, Die Stunde der Patrioten, wer das jetzt nicht weiß. Also von daher, das ist schon. Ja, also hat einer von euch lief da immer was, ja. Hat einer von euch Ghost Recon Advanced Warfare 2 gespielt? Eins, glaube ich. Eins oder zwei habe ich gespielt. Also den zweiten Teil, den habe ich intensiv gespielt mit ein paar Kumpels. Das hat echt Spaß gemacht. Das war also wirklich so ein Spielspaß gerannt, wenn man mit mehreren unterwegs war. Auch in einer größeren Gruppe dann eben mit 6 oder 8 Leuten, die man dann zusammentrommeln konnte. Das hat echt viel Spaß gemacht. Wenn das Wildlands in die gleiche Richtung geht, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich mir das zulegen werde. Okay. Ja, liebe Leute, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Man muss so sagen, wir könnten eigentlich nur die ganze Nacht durchquasseln. Wir haben hier wirklich, ich guck mal gerade, wir haben hier 4 Seiten mit Games auf der Liste. Einige wiederholen sich, wie auch immer. Wir haben natürlich noch die ganzen anderen PKs noch nicht genannt. Bethesda, Microsoft, Square Enix, Ubisoft, EA. Die haben wir im Einzelnen noch alle gar nicht besprochen. Wir haben aber natürlich uns den Fokus heute auf Sony gelegt und eigentlich auch, wie wir fanden, so die größten Knaller, außer jetzt Dreams und Firewatch und sowas, zusammengefasst. Es wird, da gehe ich mal von aus, auf jeden Fall noch weitere Podcast-Folgen geben. Ich kann das mal so ein bisschen reflektieren. Die Software Mumble war relativ zuverlässig, bis auf ein, zwei Verbindungsabbrüche, aber das hast du bei Skype auch auf jeden Fall. Wir haben, das Coole ist ja, die E3 ist relativ frisch noch, es kommt die Gamescom und so weiter und naja, jetzt, es gab so viele Infos, es gab Forza 6 wurde vorgestellt, es wurde Doom vorgestellt, der zweite Teil von Dishonored wurde vorgestellt, das sind alles Games, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, Halo 5 für Leute, die eine Xbox One haben oder sowas. Es gibt noch eine ganze Menge Anno 2055 zum Beispiel kommt noch raus. Ja, NBA 2016, FIFA 16, NHL 16. Stopp! Pro Evo. Wir können es ja wirklich so machen. Wenn jetzt die Leute noch Bock haben, dass wir die anderen Sachen auch noch besprechen. Bleibt einfach Microsoft dran und hört euch die nächsten 5 Stunden noch an. Und gehört euch geneigt, Quatsch. Null. Schreibt das einfach in den Kommentaren oder schreibt uns persönlich an und wir werden uns dann vielleicht nochmal zusammensetzen und den Rest dann nochmal bequatschen an einem anderen Tag. Auf jeden Fall. Das Wichtigste, es war schon mal sehr, sehr cool. Das, wie gesagt, haben wir ja auch gesagt, das ist ein Start gewesen, der erste neue PlayStation Gentleman Cast. Und ich denke, das hat ganz gut geklappt heute Abend. Wir bedanken uns auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit, dass ihr zugehört habt. Fast 2 Stunden oder etwas über 2 Stunden. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich schneide das Ding nachher zusammen. Dann geht's hoch und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt, ja, das denken wir uns auch wieder aus, bis zum nächsten Mal. Ja, was heißt es denn? Hallo und willkommen, guten Tag, auf Wiedersehen. Das gehört dazu. Also, es war mir eine Freude. Wir beenden die Aufnahme an dieser Stelle und wir wünschen euch einen schönen Abend. Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht.